Herr Jesus ist hier. Und er raubt uns unseren Atem. Halleluja. Offenbarung 1, Vers 12. Und ich wandte mich um, die Stimme zu hören. Kann ich ein bisschen mehr Mikro haben? Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Halleluja. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor, und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Dieser Jesus, der Verherrlichte, der Auferstandene und der Verherrlichte, er ist hier heute Abend. Er ist hier mit seiner Herrlichkeit. Oh, die gute Nachricht ist, dass durch das Blut von Jesus, dadurch, dass du ein Sohn Gottes im neuen Bund bist, kannst du gemäß dem Judasbrief, du kannst vor seinem Angesicht stehen, aufrecht, frisch und mit Jubel. Das heißt, du musst dich nicht fürchten vor seinem Angesicht, sondern du kannst aufrecht stehen vor seinem Angesicht. Und dich bestrahlen lassen von seiner Herrlichkeit. Seine Person ist hier. Halleluja. Jesus selber ist hier. Und weißt du, er ist der, der gesagt hat, dass er ist. Er ist der Herr, unser Erlöser. Er ist der Messias des jüdischen Volkes und er ist der Erlöser der Nationen. Er ist der, auf den uns die Schrift Hinweis, er ist der, auf den das jüdische Volk das ganze Alte Testament hindurch gewartet hat. Er ist der, der heute Abend hier ist. Und als Jesus hier über diese Erde ging, da hat Johannes der Täufer von ihm gehört und er hat gehört unterschiedliche Dinge. Und so war er einen Moment lang verunsichert. Und er schickte seine Jünger zu Jesus und sie stellten Jesus diese Frage von Johannes: Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Matthäus 11, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Mit anderen Worten, Jesus sagte, die Zeichen dafür, dass ich der bin, von dem die Schrift sagt, sind sehr klar. Sie sind sehr klar. Die Blinden sehen, die Tauben hören, die Aussätzigen werden gereinigt, die Lahmen gehen, die Toten werden auferweckt. Das sind die Zeichen dafür, dass er derjenige ist, der ist. Und weißt du, wenn er heute Abend hier ist mit aller seiner Herrlichkeit, weißt du, seine Herrlichkeit ist sehr stark hier. Halleluja. Ja, spür mal. Oh, seine Herrlichkeit ist sehr stark hier. Weißt du, dann tut er die gleichen Dinge, die er damals gesagt hat zu Johannes. Weil das sind die Zeichen seiner Gegenwart. Das sind die Zeichen, dass er der ist, der gesagt hat, dass er ist. Das sind die Zeichen auch für uns. Und deswegen glaube ich, dass gerade jetzt, wo Gottes Herrlichkeit so stark hier ist, er hat mir das so gezeigt. Er möchte demonstrieren, dass er der ist. Er, niemand anders. Er, der vor 2000 Jahren über diese Erde gegangen ist, er, den Johannes gesehen hat in Offenbarung 1, Er derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist heute Abend hier. Und er möchte demonstrieren, dass er derjenige ist. Er, der hier ist. Jesus ist hier. Und deswegen, wenn du hier bist heute Abend und du bist vielleicht blind auf einem oder auf beiden Augen oder aber du hast eine Augenkrankheit, die dich blind machen könnte oder blind macht oder du hast eine Augenkrankheit, die bewirkt, dass Ärzte sagen, vielleicht deine Augen müssen operiert werden, da ist ein Schleier vor den Augen oder du kannst nicht rot-grün unterscheiden zum Beispiel oder bist farbenblind oder was auch immer. Das sind Punkte vor deinen Augen, das sind irgendwelche Dinge einfach in deinem Sehfeld, die da nicht hingehören und du hast nur ein eingeschränktes Sehfeld. Jesus ist hier und er geht durch die Reihen. Und weißt du, so wie damals, als er mit den Jüngern von Emmaus unterwegs war und ihr Herz brannte und Jesus ging mit ihnen und dann wollte er weitergehen. Aber sie sagt, nein, geh nicht vorüber, geh nicht weiter, sondern komm in mein Haus, komm in unser Haus. Und deswegen, wenn du hier bist heute Abend und du hast ein solches Augenproblem, eine Augenkrankheit, blindmachende Geister oder blindmachende Krankheit oder was auch immer, dann gerade jetzt lass Jesus nicht vorübergehen, sondern leg einfach deine Hand auf deine Augen. Gerade jetzt, leg einfach deine Hand auf deine Augen, weil er ist hier, der von dem, das Wort Gottes sagt, er ist der, der die Blinden sehend macht. Er ist hier heute Abend. Leg einfach deine Hand auf die Augen. Vielleicht hattest du einen Schleier, vielleicht hattest du einfach ein eingeschränktes Sehfeld. Oder die Ärzte haben gesagt, Makuladegeneration, du wirst blind werden oder was auch immer. Und es hat begonnen. Aber gerade jetzt in dem Namen Jesus. Oh Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn bestätigst heute Abend. Und so befehlen wir in dem Namen Jesu Christi, jedem blindmachenden Geist jetzt diese Augen zu verlassen, in dem Namen von Jesus. Augen, ich sage in dem Namen Jesu Christi, öffnet euch, werdet klar, jeder Schleier verschwindet vor diesen Augen. Oh, alles, was da nicht hineingehört ins Sehfeld, verschwindet jetzt, jeder Punkt, jeder Schleier, jeder Blitz. Rot-Grün-Schwäche, Farbenblindheit verschwindet in dem Namen Jesus. Oh, Doppelsichtigkeit in dem Namen Jesu Christi verschwindet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Löcher im Sehfeld verschwinden gerade jetzt. Danke, Vater, ich befehle diesen Augen, öffnet euch. In Jesu Namen, in dem Namen dessen, der dasselbe ist. Gestern, heute in alle Ewigkeit. Halt deine Hand auf deinen Augen. Halt deine Hand auf deinen Augen. Seine Herrlichkeitssubstanz geht gerade jetzt in deine Augen hinein. In Jesu Namen empfange es. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und jetzt in Jesu Namen nimm deine Hand weg und halte Ausschau. Wenn du einen Schleier hattest, schau ins Licht. Wenn du blind warst, schau einfach, was sich verändert hat. Einfach schau, was du siehst. Wenn du die Farben nicht richtig sehen konntest, dann einfach schau gerade jetzt. Wenn du in die Ferne nicht richtig sehen konntest, dann schau in die Ferne. Wenn du das Kleingedruckte nicht mehr lesen konntest oder überhaupt nicht mehr lesen konntest, dann lies jetzt einfach. Alles, was jetzt getestet werden kann, test es gerade jetzt mit deinen Augen. Test es gerade jetzt mit deinen Augen. Der die Blinden sehend macht, geht durch die Reihen. Halleluja, tu es jetzt, tu es jetzt, tu es jetzt, tu es jetzt, tu es jetzt, tu es jetzt. Ich gebe dir eine Minute Zeit, tu es jetzt. Halleluja, tu es jetzt. In Jesu Namen, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater. Check es. Manchmal musst du, wenn du einen Schleier hattest, musst du ins Licht schauen, dann siehst du es am besten, ob er weg ist. Halleluja, danke Jesus. Wenn du ein eingeschränktes Sehfeld hattest, musst du an die Seite schauen. Was auch immer du tun musst, tu es jetzt. In Jesu Namen, wer kann erkennen, wer sieht, dass sich etwas in seinen Augen jetzt verändert hat und Jesus hat dich berührt, der die blinden Augen öffnet, der die blinden sehend macht, er ist durch die Reihen gegangen. wink einfach mal mit der Hand, wenn du jetzt das sehen kannst. Ja, da drüben, wink einfach mal mit der Hand. Aber jeder da auch. Danke, Jesus, da auch. Streck einfach deine Hand weit aus, sodass ich sehen kann. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da, da drüben? Ja, okay, ist noch jemand hier? Wink einfach mit der Hand ganz schnell. Du kannst es jetzt testen, ja? Mach schnell, wir testen da hinten auch. Ja, super. Halleluja, ist jemand auf der Empore? Ja, ich schaue gerade durch. Ist jemand auf der Empore? Ist jemand hier in diesem Bereich? Wink einfach mit der Hand, wenn du feststellst, bei mir ist jetzt die Sehfähigkeit, manche testen noch, ich weiß, bei dir auch, Halleluja, danke Jesus. Bei wem noch? Streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann. Ist noch jemand da? Du checkst es gerade noch, ja? Preist den Herrn. Danke Jesus. Er, der die Blinden sehend macht, geht durch die Reihen. Halleluja, Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Okay, jetzt nochmal alle zusammen. Jeder, der feststellt, bei meinen Augen hat sich was verändert. Streck einfach ganz weit deine Hand aus. Alle zugleich. Eins. Wo noch? Streck einfach deine Hand aus. Lass sie ausgestreckt. Lass sie ausgestreckt. Lass sie ausgestreckt. Lass sie einfach ausgestreckt. Lass sie ausgestreckt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da hinten sechs, sieben. Wo noch? Da hinten acht. Wo noch? Halt deine Hand ausgestreckt. Da oben auf der Empore neun, zehn. Wo noch? Da elf. Danke, Jesus. Ist noch jemand? Streck einfach deine Hand ganz weit aus, sodass ich sehen kann. Ich hatte schon gezählt, okay. Ah, da hinten ist auch noch jemand. Danke, Jesus. Geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Er ist dasselbe. Er ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Halleluja. Und jetzt pass auf. Jetzt mach noch etwas Zweites. Jesus hat zu Johannes dem Täufer gesagt, oder zu seinen Leuten gesagt, sagt ihm, was ihr seht. Die Blinden sehen. Die Tauben hören. Wenn du ein taubes Ohr hast oder beide Ohren sind taub, dann muss dich jetzt jemand anstoßen. Aber wenn du schwerhörig bist, vielleicht auch auf einem oder auf beiden Ohren, gerade jetzt, dann leg einfach deine Hand auf diese Stelle. Jesus ist hier. Halte deinen Blick jetzt auf Jesus gerichtet. Also er demonstriert sich als der, der ist. Leg deine Hand auf deine Ohren. Halleluja. Leg deine Hand auf deine Ohren. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Taub machende Geister. Los! Ohren, öffnet euch in dem Namen Jesu Christi. Ploppt auf! In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jetzt empfang es, lass es rein, lass es rein. Halte die Hand drauf, halte die Hand drauf. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. In Jesu Namen. Jetzt nimm die Hand weg und jetzt schnipp an deinem Ohr, hör im Raum. Manchmal, wir hatten gerade jetzt, stimmt, da haben wir sogar ein Video, glaube ich, könnt ihr nebenher laufen lassen von jemandem, das war bei uns jetzt erst vor 3 Wochen, von einem Mann, der in unserem Encounter-Wochenende war, der dann plötzlich sagte, die Ohren sind lauter geworden. Ja, du kannst es jetzt vielleicht feststellen, dass deine Ohren lauter geworden sind oder du merkst, einfach vielleicht auch der Tinnitus ist verschwunden oder einfach diese Schwerhörigkeit ist verschwunden. Du merkst, wenn du jetzt schnippst an deinem tauben Ohr, wow, ich kann das hören. Ich weiß, du kannst es nur bis zum gewissen Grad jetzt sofort testen. Aber das, was du testen konntest oder was du testen kannst, test es jetzt. Halleluja. Check es jetzt. Halte aus schon nach deiner Heilung. Sei nicht passiv, sondern wenn du sagst, jawohl, lass Jesus nicht vorübergehen. Ja? Lass ihn nicht vorübergehen, sondern ergreif es jetzt. Geh rein in diese Dimension. Halleluja. Halleluja. Wer kann feststellen, deine Ohren, deine Hörfähigkeit hat sich jetzt. Du kannst es jetzt vielleicht noch nicht bis zum Endgültigen sagen, das musst du ja schon im Leisen checken oder so, aber zumindest du merkst, es ist lauter geworden oder du hörst klarer oder dieses Ringen in deinem Ohr ist nicht mehr da. Einfach ganz schnell die Hand hoch, ganz schnell die Hand hoch, ganz schnell die Hand hoch, sodass ich sehen kann. Bei dir, Halleluja, bei dir da hinten, danke Jesus, hier auch, 2, 3, 4, danke Jesus, bei wem noch? Streck einfach deine Hand aus, bei da oben auch, 5, 6, danke Jesus, überall hier im Raum, da hinten auch, danke Jesus, da auch, danke Jesus, sind wir glaube ich bei ungefähr 10, danke Jesus, Halleluja, da hinten auch, hey, gib mir mal Jesus die Ehre, er ist dasselbe. Oh Jesus, du bist der du sagst, dass du bist. Oh, du bist der du sagst, dass du bist. Halleluja. Halleluja. Totenauferweckung hatten wir heute Morgen schon. Aber wenn du hierher gekommen bist und du bist lahm, das heißt, du hast ein Problem mit deinem Laufen. Ja, du kannst vielleicht nur, bist vielleicht mit der Krücke gekommen. Und du bist hierher gekommen, du hast gesagt, ich komme hierher und ich will normal laufend nach Hause gehen. Dann einfach ganz schnell. so schnell du kannst in deinem Zustand. Komm einfach ganz schnell nach vorne, weil Jesus möchte auch dich berühren. Er möchte, dass die Lahmen gehen. Halleluja. Kommt einfach ganz schnell nach vorne, wenn euch das betrifft. Danke, Jesus. Halleluja. Was ist da passiert? Halleluja. Ah, du bist mit dem Stock da. Okay. Halleluja. Okay, kommt einfach nach vorne. Kommt einfach nach vorne. Komm weiter nach vorne, komm näher ran, dass die anderen Platz haben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Er ist dasselbe. Er macht die Blinden sehend, er macht die Tauben hörend und er lässt die Lahmen gehen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Komm her. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jetzt pass auf. Halleluja. Geht ein bisschen, macht ein bisschen Abstand voneinander, dass ihr ein bisschen Platz habt. Aber ich will gleich, dass ihr euch auch bewegt. Ja? Halleluja. Danke, Jesus. Weil ihr werdet jetzt anders laufen, als ihr vorher gelaufen seid. Amen. Dafür seid ihr hierher gekommen, oder? Amen. Dafür seid ihr hergekommen. Halleluja. Danke, Jesus. Weil Jesus ist derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Jesus hat es zu Johannes gesagt. Was siehst du? Die Blinden sehen? Haben es gerade schon gesehen, die Tauben hören und die Lahmen gehen. Halleluja. Ich werde jetzt beten, einfach im Namen von Jesus. Weißt du, es ist nicht meine Kraft, sondern es ist er. Er macht es. Aber ich möchte, dass du wirklich jetzt erwartest, dass du gehst. Ja, dass du gehst. Dass du gehst, dass du deine Krücke wegtust oder deinen Stock wegtust und dass du gehst in Jesu Namen. Vater, in dem Namen Jesu Christi, setze ich jetzt deine heilmachende Kraft frei, Herr, überall in diesen Gelenken, Herr, in dem Namen Jesu Christi, Herr, in diesen Hüftgelenken, Herr, in diesen Kniegelenken, Herr, ich setze dieses Gleichgewichtsorgan frei, dass es in die Ordnung Gottes kommt, sämtliche Nervenverbindungen kommen jetzt zurück in die Ordnung Gottes durch die Kraft des Heiligen Geistes, in Jesu Namen, jede Bewegungseinschränkung weicht in dem Namen von Jesus, in dem Namen von Jesus. Bandscheiben, Wirbel, Bänder, Muskeln, kommt in die Ordnung Gottes jetzt in dem Namen Jesu Christi. Nerven, kommt in die Ordnung Gottes jetzt in dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. Jetzt empfange es durch die Kraft des Heiligen Geistes. Empfange es. Empfange es. Zieh es in dein Leben rein. Halleluja. Zieh es in dein Leben rein. Zieh es in dein Leben rein. Zieh es in dein Leben rein. Und jetzt in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Geh einen Schritt im Glauben. Geh einen Schritt im Glauben. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Geh einen Schritt im Glauben. Entweder du tust, wenn du eine Krücke hattest, dann schau, dass du deine Krücke wegtust und schau, wie es ohne der Krücke ist. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Geh einfach einen Schritt im Glauben, wo du vielleicht nicht auf und ab springen konntest. Beginn einfach auf und ab zu springen. Lauf einfach rum in dem Namen Jesus. Lauf einfach rum in dem Namen Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wiederherstellung. Kreative Wunder jetzt, Herr. In diesen Gelenken. In dem Namen von Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Ihr dürft rumlaufen. Ja, Halleluja. Schau mal hier, sie rennt hier rum. Danke, Jesus. Wow. Wow. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Yes. Yes. Yes. Ja, macht hier eine freie Bahn. Dann können Sie hier laufen. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lauf, lauf, lauf. Komm, tu etwas, was du nicht tun konntest. Tu etwas, was du nicht tun konntest. Gerade jetzt, in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Wem gehört der Stock hier? Oh, hier. Halleluja. Danke, Jesus. Wuhu. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Check es mal. Check es mal. Oh, in dem Namen Jesus, danke für deine Kraft, Herr. Danke für deine Power. Danke für deine Power. Danke für deine Power. Oh, danke für deine Power. Wow. Jesus. Er tut was. Er macht was. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Kraft Gottes hinein in Jesu Namen. Oh, Jesus. Oh, Glory. Glory. Glory. Glory. Glory, glory, glory, glory, glory, glory. Halleluja. Reiß den Herrn. Danke, Jesus. Lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Tu etwas, was du nicht tun konntest. Wow. Wow, schau mal. Sie hat ja auch einen Stock. Das ist der Stock hier ist von ihr. Na, das ist nicht deiner, glaube ich. Der ist von ihr. Ah, das ist deiner? Okay. Ah, das waren die anderen. Halleluja. Wow, preist den Herrn. Danke, Jesus. Come on. So viele hier. Jetzt haben wir schon die ganze Serie hier. Oh, glory. Schau mal. Halleluja. Danke, Jesus. Hey, hey, hey. Und heute und in alle Ewigkeit. Komm, lass uns ihm die Ehre geben. Er ist es, der es tut. Er ist es, der die Wunder tut. Er ist es. Oh, es ist Jesus. Oh, es ist Jesus, der es tut. Halleluja. Oh, da läuft es immer besser hier. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wolfgang, leg immer noch die Hände auf ihr. Ja. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, Shakarama. Wow. Wuhu. Danke, Jesus. Danke. Was hat sich da bei dir verändert? Du machst solche witzigen Bewegungen. Was hat sich bei dir verändert? Okay. Deswegen. Aber du machst hier die Bewegungen. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Halleluja. Komm, gib mal Jesus einen kräftigen Applaus. Halleluja. Halleluja. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Und jetzt pass auf, noch etwas Letztes. Er hat gesagt, die Aussätzigen werden rein. Wenn du hier bist und du hast ein Hautproblem. Ja, Aussatz war damals verschiedene Krankheiten, Pigmentstörungen, Ekzeme, bestimmte Tumore und verschiedene Dinge, nicht nur Lepra, sondern verschiedene andere Hautkrankheiten. Wenn du eine Hautkrankheit in deinem Körper hast, gerade jetzt, Jesus geht vorbei. Halleluja. Jesus geht vorbei. Leg einfach deine Hand auf, deinen Kopf oder die Stelle, wenn es eine einzelne Stelle ist, in deiner Hand, in dem Namen Jesu Christi. Danke ich dir, dass du durch die Reihen gehst. Bleib dabei, wenn du geheilt werden möchtest von deiner Haut, von deinem Hautproblem, gerade jetzt. In Jesu Namen. Auch über Livestream übrigens. Werden auch einige von Hautproblemen gerade jetzt geheilt über Livestream. Leg dir einfach die Hand auf deine Haut. In Jesu Namen befehlen wir Ekzemen, Schuppenflechten in dem Namen Jesus zu weichen. Wir befehlen jedem Tumor zu weichen. Wir befehlen jeder Pigmentstörung, jeder Hautunreinheit, Neurodermitis, wir befehlen dem zu weichen in dem Namen Jesus. Juckreiz, geh in Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Oh, einige spüren, dass direkt das Jucken jetzt verschwindet. Das ist bei ganz bestimmten Personen. Du hast starkes Jucken auf der Haut, vielleicht am Kopf oder vielleicht an bestimmten anderen Stellen. Gerade jetzt geht das Jucken zurück. Halleluja. Du darfst übrigens auch von Dingen geheilt werden, die ich gerade nicht angesprochen habe. Jesus hat auch andere Sachen geheilt. Preis den Herrn, das darf man auch. Du darfst von allem geheilt werden, was das Problem ist, was auch immer. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, wir geben dir die Ehre, Herr. Wir lieben dich, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Preis den Herrn. Wir werden am Schluss noch eine Runde machen, wo wir Zeugnisse auch nehmen. Aber jetzt gerade an der Stelle, ich möchte einfach nur mal sehen, wer kann jetzt spüren, wenn du jetzt etwas testest, wenn du etwas schaust, einfach deinen Körper checkst, du kannst jetzt feststellen, dass sich etwas in deinem Körper verändert hat, dass deine Heilung passiert ist. Einfach jetzt in all den Punkten zusammengenommen, Augen, Ohren, Haut, Gehen, was auch immer oder auch andere Dinge, du spürst einfach, Jesus hat mich berührt gerade jetzt. Streck einfach die Hand aus, wink mit deiner Hand. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, auf der Empore, 18, 19, 20, Halleluja. Danke, Jesus. Geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Amen. Er ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Oh, Jesus. Du bist der Hammer. Du bist der Hammer. Danke, Herr. Halleluja. Und dann dürft ihr noch am Platz gehen. Wie gesagt, wir machen zum Schluss noch eine Runde mit Zeugnissen. Aber für jetzt dürft ihr an euren Platz gehen. Puh. Preist den Herrn. Ja, manche haben dann schon mal ihre Krücken bei uns gelassen. Wir haben die dann gespendet. Preist den Herrn. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ihr Lieben, ich habe heute Morgen schon über verschiedene Räume gesprochen, verschiedene Räume in der Herrlichkeit Gottes. Im Haus meines Vaters sind viele Räume, hat Jesus gesagt, Dimensionen in den Dimensionen, Dimensionen in der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, ich spüre gerade, jemand hier in diesem Bereich wird geheilt an der Schilddrüse jetzt gerade. Wen betrifft es? Nimm das für dich. Wenn dich das betrifft, wink mal kurz mit der Hand. Bei dir, ja, in Jesu Namen. Empfang es jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Eieieiei, in Jesu Namen. Okay, Räume. Räume der Herrlichkeit. Räume im Bereich der Herrlichkeit. Dimensionen im Bereich der Herrlichkeit. Unterschiedliche Wunderwirkungen sind unterschiedliche Räume, haben wir gesehen. Aber nicht nur Räume der Wunderwirkung, sondern es gibt Räume der Anbetung. Es gibt Räume der sieben Geister Gottes zum Beispiel. Es sind sieben verschiedene Räume. Der Geist der Weisheit, der Geist der Erkenntnis, der Geist der Furcht des Herrn sind verschiedene Räume. Der Raum der Anbetung, ja, der Thronsaal Gottes ist ein gewaltiger Raum, aber nicht der einzige Raum im Himmel. Sondern es gibt viele Räume im Haus des Vaters. Sag mal, es gibt viele Räume im Haus des Vaters. Und ich werde in diesem Leben nicht fertig werden, sie alle zu entdecken. Aber ich möchte so viele wie möglich entdecken. Amen, bist du da entschieden? Halleluja. So viele Dimensionen in Gott zu entdecken wie möglich. Weißt du, Gott tut immer wieder etwas Neues. Wie viele von euch haben die Botschaft von Stephanie genossen heute Nachmittag? Halleluja. Preist den Herrn. Immer wieder neue Dimensionen zu entdecken. Preist den Herrn. Weißt du, das ist unser Herz. Das ist das Herz Gottes in uns. Er zieht uns immer weiter mit diesem Hunger nach mehr von ihm. Und ich habe heute Morgen schon gesagt, und ich möchte da einfach das auch noch mal ein Stück weiterführen heute Abend. Ich habe heute Morgen schon gesagt, ich glaube persönlich, der höchste Raum in der Herrlichkeit Gottes ist nicht irgendwie ein abgespaceder Raum, irgendwo, keine Ahnung, zwischen der dritten Galaxie von links und dem fünften Nebel von rechts, irgendwo im Universum. Das mag zwar weit entfernt sein, aber das ist nicht der höchste Raum im Geist, das ist nicht der höchste Raum in der Herrlichkeit Gottes, das ist nicht die ultimative Dimension im Haus des Vaters, sondern die ultimative Dimension im Haus des Vaters ist die Liebe. Amen. Es ist die Liebe. Halleluja, guck, du wirst hier eingeräuchert. Ja. Nein, okay. Und manche gucken, es ist einfach nur das Fenster, das aufgeht, ja, damit du frische Luft hast. Ja. Weißt du, kein Erdbeben, keine Sorge. Amen. Heute Abend kein Zeichen des Erdbebens. Ja. Also jedenfalls nicht hier in unserem Gebäude. Okay? Unser Gebäude ist fest und stabil. Preist den Herrn. Amen. Hier unter die Bühne haben wir die Bibelverse drunter gegraben, als wir den ersten Grundstein gelegt haben. Haggai 2, Vers 6 bis 9. Größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Und noch manche andere Bibelstellen. Und auf diesen Bibelstellen steht dieses Haus fest. Amen. Halleluja. Die Pforten der Hölle werden es nicht überwältigen. Amen. Aber die höchste Dimension ist die Dimension der Liebe. Und diese Dimension der Liebe, ich habe es heute Morgen schon gesagt, ist eine Dimension. Weißt du, das große Geheimnis ist, ich habe es heute Morgen gesagt, mit diesem Bild, das uns mal ein Prophet gegeben hat, gesagt hat, ich sehe die Herrlichkeit Gottes, wie sie für euch bereit ist und sie ist hinter einer Tür und man hat gesehen, unter dem Ritz unten unter der Tür hat man gesehen, dieses Licht der Herrlichkeit ist hervorstrahlt und er hatte Gott gefragt und gesagt, ja, wie kommen Sie da rein, wie kommen Sie in diese Herrlichkeit rein? Das Naheliegende wäre, mach die Türklinke auf und geh einfach rein. Aber Gott hat gesagt, nein, nicht auf dem normalen Weg, sondern unten durch unter der Tür. Amen. Weißt du, du musst niedrig gehen, um hochzukommen. Das Reich Gottes funktioniert genau umgekehrt wie die Welt. Die Welt funktioniert mit Ellenbogen. Ich will nach oben kommen, hauen wir den zur Seite, dann komme ich weiter. Hauen wir den zur Seite, dann komme ich weiter. Das Reich Gottes funktioniert genau umgekehrt. Du gehst niedrig und Gott erhöht dich. Weil Jesus ist niedrig gegangen und Gott hat ihn erhöht. Amen. Er hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Stell dir mal das vor. Die Autorität, damit in dem Namen Jesus, also in seinem Wesen, in Einheit mit ihm, tatsächlich jedes Knie sich beugt, jede Zunge bekennt, dass er der Herr ist. Amen. Das heißt, wenn du in Einheit mit ihm agierst, wenn du in Einheit mit ihm sprichst, dann haben deine Worte nicht einfach nur menschliche Autorität und nicht einfach nur menschliche Kraft, sondern es wird zu den Worten des Himmels. Amen. Seine Worte sind die Worte des Himmels. Der Hauptmann mit dem kranken Knecht hat zu Jesus gesagt, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Amen. Hiob 22, Vers 28 heißt es, dekretierst du eine Sache, so wird sie zustande kommen. Und über deinen Wegen leuchtet Licht auf. Manche Christen haben gedacht, okay, gut, was auch immer mir so einfällt, kann ich einfach sagen und dann gehört es mir so schlaraffenlandmäßig. Aber weißt du, die Sache ist die, es ist in Einheit mit ihm. Amen. Es ist in Einheit mit ihm. Und in Einheit mit ihm, in Einheit mit Jesus, bedeutet immer in Einheit mit seiner Art von Liebe. Amen. Und ich habe es heute Morgen vorgelesen, Philipper 2, Vers 5 bis 11, dieser Text, wo Paulus diese Liebe beschreibt, wo er sagt, ja, habt dieselbe Art von Liebe unter euch, habt diese Gesinnung unter euch, die auch in Christus Jesus war, der sich selber nicht groß gemacht hat, der selber nicht festgehalten hat und gesagt hat, okay, ich bin der Sohn Gottes in der Herrlichkeit des Vaters, was kann mir nur irgendjemand tun, was kann mir nur irgendjemand wollen? Nein, die Bibel sagt, er hat es nicht für einen Raub gehalten, das heißt, er hat es nicht festgehalten, sondern er hat sich erniedrigt, er hat sich klein gemacht, er hat sich sogar ja in eine Krippe hineingelegen lassen, zu einem Baby machen lassen. Das feiern wir an Weihnachten auch ganz besonders. Er hat sich erniedrigt, sagt die Bibel, ja sogar bis zum Tod am Kreuz. Und niedriger kannst du nicht werden, weil die Bibel sagt schon im Alten Bund, verflucht ist, wer am Kreuz hängt. Weißt du, zu sterben, einen Verbrechertod zu sterben, ist schon schlimm genug. Amen. Das ist schon sehr demütigend, einen Verbrechertod zu sterben. Aber den Tod des Verfluchten zu sterben, ist noch heftiger. Weil jeder Mensch, der Jesus am Kreuz sah, sagte, dieser Mann ist verflucht von Gott. Also tiefer kannst du nicht sinken. Amen. Nicht nur ein Sterbender, sondern auch noch ein Verfluchter. Und weißt du, Jesus hat den Fluch genommen für dich und für mich, damit wir vom Fluch befreit werden. Amen. Halleluja. Ja, geben wir ihm die Ehre dafür. Halleluja. Amen. Aber er ist uns darin vorangegangen, damit auch wir diesen selben Weg der Nachfolge gehen, der derselbe Weg, nicht derselbe Weg in dem Sinn, dass du nochmal für die Sünden der Menschheit ans Kreuz gehen musst, aber vom Prinzip her derselbe Weg. Du erniedrigst dich mit ihm und er oder der Vater wird dich erhöhen. Amen. Halleluja. Gott hat mal zu mir gesagt, er hat folgenden Satz zu mir gesagt, du machst mich groß und dann mache ich dich groß. Amen, das ist der Deal. Also wenn du ihn groß machst, dann bedeutet das, dass du dich selber für nichts hältst. Also deinem natürlichen Menschen nach. Du hältst dich selber für nichts, du machst ihn groß, aber dann macht er dich groß. Also, und das ist der Weg. Und das ist immer wieder neu der Weg. Und du kannst nicht irgendwann an den Punkt kommen, wo du sagst, ah, jetzt hat er mich ja groß gemacht. Halleluja. Das ist der sichere Weg, auf deiner Nachfolge in eine Sackgasse zu kommen. Wenn du sagst, jawohl, jetzt hat er mich groß gemacht. Jetzt, was weiß ich, keine Ahnung, was du einsetzen willst. Jetzt bin ich reich geworden. Jetzt bin ich erfolgreich geworden. Jetzt habe ich einen großen Dienst oder was auch immer. Und dann denkst du so, jetzt kann mir keiner mehr was. Weißt du, und dann siehst du wieder Jesus, der zur Rechten des Vaters saß, in der Herrlichkeit Gottes, wo ihm eigentlich keiner was konnte. Keiner hätte ihn irgendwie antatschen können. Und trotzdem hat er sich bewusst entschieden und hat gesagt, ich gehe niedrig. Ich gehe runter, damit Gott seine Pläne bekommen kann in dieser Welt. Amen. Und das ist dein Weg. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, das ist dein Weg. Das ist dein Weg der Liebe. Weißt du, Jesus hat gesagt in Matthäus 24, er hat gesagt, am Ende der Zeit, und wir hatten es ja heute Nachmittag einiges von Endzeit und so weiter. Also das wesentliche Kennzeichen der Endzeit ist nicht irgendwelche spooky Sachen, die passieren, irgendwelche moralischen Sachen oder sowas, auch natürlich. Aber weißt du, das entscheidende Kennzeichen der Endzeit, hat Jesus gesagt, die Liebe der vielen wird erkalten. Amen. Die Liebe von vielen wird erkalten. Aber, sag mal aber. Aber wer bis ans Ende ausharrt, der wird errettet werden. Was meint er damit? Manche Christen meinen, ja, okay, wir müssen uns einfach einbunkern und einfach warten bis zur Entrückung und gucken, dass wir durchkommen. Weißt du, wer bis ans Ende ausharrt, heißt so viel wie, wer bis ans Ende in der Liebe bleibt und in der Liebe geht. Es ist nicht nur entscheidend, wie du beginnst, sondern es ist entscheidend, wie du endest. Amen. Der bekannte Prophet Bob Jones hat es mal gesehen in einer Vision, wo er im Himmel war. Ich habe es neulich mal in der Predigt erwähnt. War im Himmel und hat gesehen, wie die Menschen nach ihrem Tod an Jesus vorbei in den Himmel gegangen sind, beziehungsweise ja, manche auch nicht. Aber sie mussten jedenfalls an Jesus vorbei. Und Jesus hat ihnen nur eine Frage gestellt. Und diese Frage war, hast du gelernt zu lieben? Also mit anderen Worten, bist du auf diesem Weg der Liebe unterwegs geblieben? Hast du gelernt zu lieben? Bist du gewachsen in der Liebe? Er hat nicht gefragt, warst du perfekt in der Liebe? Preis den Herrn. Sag mal, danke Jesus. Amen. Er hat nicht gesagt, warst du perfekt in der Liebe? Er hat auch nicht gesagt, bist du angekommen in der vollkommenen Liebe? Nein, er hat einfach gefragt, hast du gelernt zu lieben? Das heißt mit anderen Worten, bist du weitergegangen darin? Bist du weitergegangen in diesem Weg, in dem du dich mit der Liebe verbunden hast, mit meiner Liebe verbunden hast und mit meiner Liebe verbunden geblieben bist? Und weißt du, das ist alles letztendlich, worum es dem Feind geht in deinem Leben und in meinem Leben im Endeffekt. Wenn er es schafft, dich von dem Weg der Liebe abzubringen, sei es durch Anstöße, die du an irgendjemand nimmst, auch natürlich gerne jemand im Leib Christi, das ist besonders beliebt. Ja. Klar, weil dann, wenn du Anstoß nimmst an jemanden im Leib Christi, vielleicht sogar an einem Leiter oder so, das kann ich völlig aus der Bahn hauen. Ja. Geistlich gesehen, dann raubt er dir etwas von seiner Liebe in deinem Herzen. Und etwas stirbt ab und irgendetwas wird tot für die Liebe in deinem Herzen und ist wie eine Krankheit, die die Tendenz hat, um sich zu greifen. Und Gott möchte nicht, dass dein Herz krank wird. Amen. Sprüche 4, 23 heißt es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Oh, Halleluja. Also keine Demütigung ist zu unangenehm. Für dich oder für mich, um in der Liebe zu bleiben. Weil viel unangenehmer ist es, aus der Liebe zu fallen. Amen. Das heißt, es lohnt sich. Weißt du, es lohnt sich, als Erster um Entschuldigung zu bitten. Es lohnt sich, dich zuerst zu demütigen. Es lohnt sich, als Erster zu sagen, es tut mir leid. Es lohnt sich auch, dich für Dinge zu entschuldigen, wo du vielleicht sagst, ja, 90% sind an ihm und nur 10% an mir, wenn überhaupt. Aber dann entschuldige dich für die 10%. Amen. Entschuldige dich für die 10%. Sag zu deinem Ehepartner, also entschuldige mich für die 2,1%, die an mir liegen. Ja, das ist vielleicht nicht die ganz richtige Art und Weise. Halleluja. Aber weißt du, es lohnt sich, darum zu kämpfen, in der Liebe zu bleiben. Es lohnt sich, darum zu kämpfen. Und darüber möchte ich ein bisschen sprechen jetzt. Denn was gewinnt derjenige, der in der Liebe bleibt, der in der Liebe geht, der in dieser Verbindung zu Jesus bleibt? Was gewinnt er? Was gewinnt er? Preist den Herrn. Was gewinnst du? 1. Johannes 4, Vers 16. Den Vers habe ich heute schon mal zitiert. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott. Und Gott bleibt in ihm. Mit anderen Worten, wenn du in der Liebe bleibst, dann gewinnst du die Gewissheit, dass Gott in dir ist. Und damit auch, dass Gott mit dir ist. Die Gewissheit seiner Liebe in dir, du kannst es weiterspinnen, die Gewissheit seiner Liebe in dir, mit anderen Worten, ist die dich am stärksten, ich sag mal, in der Kühnheit und im Mut und in der Entschiedenheit voranpuschende Kraft, die du dir vorstellen kannst. Weißt du, Jesus hat kein einziges Wunder getan, bevor nicht tief in sein Herz hineingefallen war, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Also ich glaube, dass Jesus eigentlich am Jordan eine dreifache Taufe bekommen hat. Eine dreifache Taufe. Erstens eine Taufe im Wasser. Jesus wurde im Wasser getauft von Johannes. Zweitens eine Taufe im Heiligen Geist. Ja, die Taube kam auf ihn herab. Das heißt, er wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ja, das hatte auch Jesus notwendig. Genau, da haben wir ihn. Preist den Herrn. Und drittens eine Taufe in der Liebe des Vaters. In dem Moment, als der Vater zu ihm sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Mit anderen Worten, hinter dir stehe ich. Bevor Jesus das gehört hat, hat er kein einziges Wunder getan. Das ist interessant. Weißt du, die Liebe, die Gewissheit seiner Liebe in dir gibt dir Kühnheit. Amen. Gibt dir Freimütigkeit. Gibt dir Stärke. 1. Johannes 3, Vers 19 heißt es, wir wissen, sag mal, ich weiß. Das ist wichtig, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Das heißt, wenn du weißt, wenn du in deinem Herzen weißt, ich bin in dieser Liebe unterwegs und ich bin entschieden, in dieser Liebe zu bleiben, dann hast du in dir diese Gewissheit. Weißt du, nicht nur theoretische Gewissheit. Okay, wir wissen alle, ja, wer mit seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, der wird errettet werden. Das ist sozusagen die theologische Gewissheit. Aber weißt du, dieses tiefe Empfinden, Gott ist mit mir, Gott ist für mich, seine Gunst ist auf mir, er steht hinter mir, er ist im Backup sozusagen bei mir. Ja, diese Gewissheit, die hast du in der Liebe. Amen. Sag mal, das ist meine Gewissheit. Halleluja. Und weiter, wenn wir einen Vers nach vorne gehen, Vers 18, 1. Johannes 3, Vers 18, da sagt er, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Also Liebe bringt Ruhe. Amen. Wenn du mit allen, weißt du, wenn du mit all deinen Nachbarn verstritten bist, dann wirst du wahrscheinlich in der Wohnung, in der du wohnst, nicht viel Ruhe haben. Ja, es gibt manche Christen, die sagen dann, ja, meine Nachbarn sind alle dämonisiert, es ist kein Wunder, dass ich bin immer total im Unfrieden, kann nachts nicht schlafen und so weiter. Und dann schreist du deine Nachbarn an und schimpfst und machst und tust und kämpfst mit ihnen und was weiß ich was, darfst du dich nicht wundern. Ja, aber die sind so, ja genau, das ist das Problem. Ja. Du hast ein Problem. Amen. Weil wenn du in der Liebe bleibst, hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind, dann werden wir unser Herz vor ihm zur Ruhe bringen. Nämlich, dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Also selbst wenn du Fehler machst, weißt du, und das machst du automatisch. Wenn du vorangehst mit Jesus, machst du sowieso Fehler. Amen. Wenn du stehen bleibst, dich eingräbst und so weiter, dann machst du vielleicht für dich gefühlt keine Fehler, aber du machst den größten Fehler deines Lebens. Weil du machst nämlich gar nichts für Jesus. Du wucherst nicht mit deinen Pfunden. Aber ich sag dir, wenn du mit deinen Pfunden wucherst, wirst du auch Fehler machen. Aber du wirst trotzdem dein Herz vor ihm zur Ruhe bringen, weil nämlich dein Herz dich nicht verurteilt, weil Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Das ist die Kühnheit, das ist die Stärke. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Ja, was ist sein Gebot? Es gibt nur ein Gebot. Halleluja. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus hat gesagt, das ist das eine Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Preist den Herrn. Mit anderen Worten, die Liebe ist dein größter Schutz. Sag mal, die Liebe ist mein größter Schutz. Halleluja. In der Liebe, und jetzt gehen wir ein bisschen weiter in unserem Bewusstsein. In der Liebe Gottes, und wie gesagt, manchmal kostet es einen Preis, in der Liebe zu bleiben. Manchmal ist es einfach. Ja? Wenn alle nett zu dir sind, ist es relativ einfach. Alle sind lieb. Oh, ich könnte euch umarmen, ihr seid so lieb. Wow, toll. Dann fühlst du dich richtig gut, voll in der Liebe. Aber manchmal kostet es was. Manchmal kostet es sogar viel, in der Liebe zu bleiben. Alles in dir sagt, das lasse ich mir jetzt aber nicht mehr gefallen. Jetzt werde ich mich aber rächen. Dem werde ich schon zeigen, mit wem es hier zu tun hat. Kennt es irgendjemand? Nein. Hutan kennt es nicht, okay. Noch nie erlebt. Ja. Amen. dann kostet es einen Preis, in der Liebe zu bleiben. Aber ich sage dir, dieser Preis ist mehr als lohnenswert oder lohnt sich immer, weil in der Liebe nimmst du den Platz von Jesus hier in dieser Welt ein. Außerhalb der Liebe kannst du seinen Platz nicht einnehmen. Außerhalb der Liebe kannst du sprechen, dekretieren, proklamieren, schreien, dich auf den Boden wälzen, Teufel anschreien, was auch immer, Tauziehen machen mit dem Teufel, komm heraus. Nein, ich komme nicht heraus. Ja, doch. Ja, aber jetzt bald, nein. Ja, funktioniert nicht. Amen. Amen. Aber in der Liebe bist du in der Stellung von Jesus hier auf der Erde als sein Kind. Amen. Du bist, wie er ist in dieser Welt. Wie Jesus ist, so sind wir in dieser Welt. 1. Johannes 4, Vers 17. Das ist in der Liebe. In dieser Welt bist du, wie er ist. Wenn diese Welt also Jesus sehen will und Jesus sehen muss, sie muss Jesus sehen, dann kann sie ihn nur sehen in den liebenden Söhnen und Töchtern Gottes. Also in dir. Sag mal zu deinem Nachbarn, also wenn ich mir dich so anschaue, dann glaube ich, die Welt sieht Jesus in dir. So. Wenn du also den Platz von Jesus einnimmst, hier in dieser Welt, dann bedeutet das auch, dass du die gleichen Dinge tust, die er tut. Ja, Jesus sagt sogar in Johannes 14, 12, und noch größere darüber hinaus. Amen. Halleluja. Weißt du, Jesus und wenn der Vater einen liebenden Sohn Gottes hier auf dieser Erde sieht, dann sagt er, hey, losgelassen. Losgelassen. Der kann von mir aus bewirken, der kann dreimal so viele Tote auferwecken wie Jesus zu seinen Lebzeiten, fünfmal so viel Gelähmte heilen, kein Problem. Jesus hat keine Eifersucht, der Vater fällt nicht von seinem Thron und sagt, meine Güte, ist der stark geworden, jetzt wird er langsam gefährlich. Nein, solange du in der Liebe bist, ist alles gut. Gefährlich sind die Gesalbten, die aus der Liebe rausfallen. Das sind die gefährlichsten Gesalbten von allen. Oh, preis den Herrn. Ja, weil du bist stark. Als Sohn Gottes bist du stark. Wenn du der falschen Inspiration den Raum gibst, dann hat es auch Kraft. Ja, ich musste das lernen da mit der Zeit. Ich dachte immer, ich habe es doch nur ganz klar gesagt. Ich war auch noch nicht mal laut. Ich habe es einfach nur klar gesagt. Und irgendwann hat meine Frau mir gesagt, ja, du musst dir bewusst sein, du hast eine starke Salbung. Wenn du das sagst, dann schneidet es nochmal anders. Amen. Sie sprach aus Erfahrung natürlich. Einmal habe ich mich geärgert über die Leute oder jemand spezifisch in unserer Wohnanlage wegen irgendeiner Sache. Und bevor der Tag rum war, ich war sauer, ja. Passiert auch mal, ja. Also im Fleisch mit anderen Worten, ja. Als ich noch im Fleisch wandelte, also sehr lang her. Aber weißt du, das Spannende war, und ich dachte, sag mal, wie kommt es? Bevor der Tag rum war, waren alle in der Wohnanlage plötzlich stinksauer. Und ich hatte nicht mal mit allen gesprochen. Eigentlich nur mit den wenigsten. Aber es war wie ein Geist. Weißt du, du kannst das, was in dir ist, hineinblasen in die Umgebung. Das verändert die Umgebung. Weißt du, wenn du als Christ, ich sag mal so, in Bezug auf die Atmosphäre in unserem Land, wenn du ständig Negatives hineinbläst, zum Beispiel in Bezug auf unsere Politiker oder in Bezug auf das, was in der Gesellschaft läuft, ständig fluchst und sagst, dann setzt du einen Geist frei. Amen. Aber ich sag dir, in der Liebe hast du Autorität. Und dann kannst du auch Dinge sprechen und dann kannst du Dinge verändern. Ihr Lieben, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir als Christen widersprechen und Dinge werden geschiftet im Geist, auch über unsere Nationen. Amen. Dinge werden geschiftet, wo wir sagen, nein, wir überlassen unser Land nicht einfach dem Teufel. Nicht aus einem Aufgeregtsein heraus, aus einem Ärger. Hätten die doch schon mal im Jahre, was weiß ich was, auf mich gehört. Habt's immer schon gewusst, ja? Ja, es ist manchmal herausfordernd, wenn du Dinge siehst. Aber die größte Herausforderung ist die, in der Liebe zu bleiben. Amen. Weil in der Liebe, weißt du, wenn der Leib Christi in diesem Land in Liebe aufsteht und in Liebe proklamiert und dekretiert, dann können wir jede Situation shiften. Und ich glaube, es ist an der Zeit. Amen. Es ist an der Zeit. Ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass wir im Jahr 2026 wirklich etwas shiften im Geist in diesem Land. Etwas shiften im Geist Richtung Einheit, Richtung Liebe, Richtung Klarheit. Etwas shiften, weißt du, nicht parteipolitisch oder so, sondern im Geist. Amen. Und es wirkt sich dann aus. Preis den Herrn. Halleluja. Okay, du nimmst die Position von Jesus ein in der Liebe. Mit anderen Worten, du nimmst die Position der höchsten Autorität ein. Amen. Ist dir bewusst, dass Liebe das ganze Universum in Existenz gebracht hat? Also als Gott am Anfang sprach, da sprach er nicht nur einfach irgendein Schöpfer. Irgendein Schöpfer. Es gibt in anderen Religionen gibt's auch Schöpfer, Götter und Götter und Leute, was weiß ich, Zeus hat auch Sachen geschaffen und was weiß ich was, sagen die Heiden halt, ja. Aber weißt du, als unser Gott die Welt geschaffen hat, hat Liebe die Welt geschaffen. Weil unser Gott ist Liebe. Amen. Also als er sprach, es werde Licht, da hat die Liebe gesprochen und es wurde. Die Liebe hat kreiert. Die Liebe hat Neues in Existenz gerufen. Die Liebe war kreativ aktiv. Und ich sagte, die Liebe ist auch heute noch kreativ aktiv. Amen. Halleluja. Also es ist ja kein Zufall, dass es, jedenfalls ist es so von Gott bestimmt, dass Kinder in Liebe entstehen. Weil Liebe hat schöpferische Kraft. Amen. In der Liebe ist schöpferische Kraft, schon von der Schöpfung an. Ich weiß, man kann es pervertieren, die Menschen können es pervertieren und kann es auch ohne Liebe Kinder zeugen, ist mir schon klar. Aber so hat es Gott nicht gedacht. Sondern Liebe hat das Universum geschaffen, Liebe hat den Menschen geschaffen, Liebe ruft das Nichtsein ins Dasein. Also Liebe ruft auch heute noch das Nichtseine ins Dasein. Liebe setzt Herrlichkeitswege frei, Liebe setzt Wunderwege frei, Liebe setzt Wege frei, wo es scheinbar keinen Weg gibt. Liebe setzt kreative Wunder frei, Liebe setzt Heilung frei, Liebe setzt auch Versöhnung frei. Amen. Wow. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Ich glaube, als ich das zweite Mal bei Sid Roth war, glaube ich, war es das zweite Mal. Da war vor mir, hat Sid Roth eine Frau und einen Mann interviewt. Und diese Frau hatte ihre Tochter durch einen Mord verloren gehabt, also 20 Jahre vorher. Und dieser Mörder war ein Drogenabhängiger, der mit ihrer Tochter befreundet war zu dem Zeitpunkt. Aber im Drogenrausch hat er diese Tochter umgebracht. Und die einzige Tochter. Ja. Und er kam ins Gefängnis, wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt. Oder 25, okay, waren es 25, ja, das habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf. 25 Jahre Haft. Und Gott hat dieser Frau gesagt, kannst du dir das vorstellen? Gott hat dieser Frau gesagt, als er gerade ins Gefängnis gekommen war, dieser Mann, hat Gott zu dieser Frau gesagt, ich möchte, dass du diesen Mörder deiner Tochter in Liebe adoptierst als deinen Sohn. Kannst du dir das vorstellen? Crazy, ja? In Liebe adoptierst. Und dann hat sie begonnen, sie hat es angenommen vom Herrn und hat ihm dann begonnen, Briefe zu schreiben ins Gefängnis, hat ihm von Jesus auch natürlich erzählt. Dann hat sie irgendwann mal, war er so weit, dass er gesagt hat, weil er hat natürlich am Anfang Angst gehabt und wollte natürlich am liebsten gar nichts mit ihr zu tun haben, aber mit der Zeit hat er gesehen, da ist wirklich echte Liebe dahinter und er hat sein Herz geöffnet und dann wollte sie ihn besuchen im Gefängnis und dann wollten die Gefängnisaufseher sie nicht zu ihm lassen, weil sie dachten, ja, die will den nur erwürgen, natürlich, jeder dachte, die kommt nur, um ihn umzubringen, ja? Bis sie irgendwann geglaubt haben, ja? Und so hat sich eine Beziehung entwickelt, tatsächlich über 25 Jahre, bis dieser Mann aus dem Gefängnis rauskam. Und als er aus dem Gefängnis entlassen war oder wurde, kam diese Frau mit ihrem Mann. Ja, der Mann war nicht der Vater der Tochter gewesen, sondern es war ein anderer Mann. Aber sie kam mit ihrem Mann, um diesen Mörder ihrer Tochter direkt aus dem Gefängnis abzuholen. Und die dachten, okay, jetzt sind die 25 Jahre rum, unsere Verantwortung ist weg, wir übergeben ihn dieser Frau und ihrem Mann, wir wissen schon, hinter der nächsten Bergkuppe werden sie ihn umlegen. Ja. So, das haben die alle gedacht. Ja. War aber nicht so. Sondern sie hat ihn tatsächlich adoptiert, sie hat ihm geholfen, sie hat ihn finanziert und so weiter. Und es ist wirklich eine echte Mutter-Tochter-Beziehung entstanden. Und als ich bei Sidroth war, Mutter-Sohn, ja, sorry. Und als ich bei Sidroth war, war diese Frau mit diesem Mann bei Sidroth und wurde dort interviewt. Und ich war hinterher mit den beiden essen, habe noch für ihn gebetet, weil er war noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt. Dann wurde er mit dem Heiligen Geist erfüllt, hat die ganze Nacht in Sprachen gebetet. Am nächsten Morgen im Hotellobby hat er gesagt, ich habe die ganze Nacht in Sprachen gebetet. Verdammt. Aber weißt du, und sie haben einfach über ihre Beziehung gesprochen, da im Fernsehen, über ihre Beziehung, was Gott gemacht hat. Weißt du, Liebe kann Wunder der Versöhnung bewirken. Amen, wo ein Mensch denkt, unmöglich. Also das sind Wunder. Das sind gewaltige Wunder. Ich weiß nicht, was ein größeres Wunder ist, wenn einer von den Toten aufersteht, der physisch gestorben war, oder wenn sowas passiert. Amen. Das sind Wunder. Aber weißt du, Liebe wirkt Wunder, auch im kreativen Bereich, im körperlichen. Liebe wirkt Wunder, wirkt Heilungswunder. Liebe wirkt Wunder in der Seele. Liebe wirkt Wunder der Befreiung. Also die Liebe ist die stärkste, wunderwirkende Kraft, die es im ganzen Universum überhaupt gibt, weil es Gott selber ist. Amen. Also ich möchte heute Abend wirklich ein Bewusstsein geben, es lohnt sich für die Liebe zu kämpfen. Und zwar nicht nur nicht einfach für die Liebe irgendwo. Ja, ich kämpfe dafür, dass in meiner Gemeinde mehr Liebe ist. Aha. Das sind dann die immer sehen, ja, in meiner Gemeinde ist zu wenig Liebe. Ich sage dann immer, ja, dann bring du doch Liebe rein, dann kommt mehr. Sie sehen nicht die Aufgabe, sondern sie sehen nur, was die anderen falsch machen. Aber weißt du, es lohnt sich, für die Liebe in deinem eigenen Herzen zu kämpfen. Es lohnt sich, deinen Stand in der Liebe immer wieder neu einzunehmen. Liebe bewirkt, weißt du, Liebe versetzt dich in die Position von Jesus. Also wir hatten es heute Nachmittag und auch jetzt das ganze Wochenende schon von unseren Möglichkeiten, die wir haben in der Herrlichkeit Gottes. Also in der Herrlichkeit Gottes kannst du Dinge in Existenz sprechen, die es vorher gar nicht gab, und sie kommen in Existenz. Du kannst, wir haben schon so viele Wunderberichte bekommen von Leuten bei uns bei Glory Life, die zum Beispiel Gegenstände verloren hatten oder den Gegenstände gestohlen wurden. Und jemand von uns hat gesprochen und diese Gegenstände sind einfach wieder an irgendeinem Ort aufgetaucht. Amen. Jetzt habe ich gerade ein Zeugnis bekommen, ich glaube vor 2 Tagen war das von der Svetlana, hat ein Zeugnis geschickt und die hat es jetzt nochmal auf eine andere Ebene genommen, diese Art von Wundern. Und zwar, ich muss gucken, ob ich es zusammenkriege, ohne dass ich nachlese, aber es war so, jemand aus ihrem Glory House, glaube ich, war es, ein junger Mann, ein junger Mann, hatte sein Handy verloren. Und er hat ihr gesagt, es war ein Galaxy-Handy und das Display war leicht beschädigt. Und dann hat sie im Gebet, sie hat nicht nur gebetet, dass dieses Handy einfach irgendwo wieder auftaucht, sondern sie hat im Gebet plötzlich den Eindruck gehabt oder das starke Gefühl gehabt, den genauen Ort zu bestimmen, an dem das Handy wieder auftauchen wird. Das ist nochmal ein anderes Level. Nicht einfach irgendwo, sondern den genauen Ort bestimmen, wo sie da auftauchen wird. Voller Vertrauen hat sie diesen Ort ausgesprochen. Der junge Mann war zu diesem Zeitpunkt schon weg, doch der Heilige Geist führte mich noch weiter im Gebet. Ich sollte nämlich, also im Gebet hat sie empfangen, sie sollte das Handy beschreiben, also von dem sie gar nicht wusste, wie es aussieht, aber sie sollte an den Ort schreiben, den mir der Heilige Geist gezeigt hat. Ah, da bist du ja, Svetlana, genau. Sehe ich gerade, ja. Preist den Herrn. Ja. Also sie sollte an den Ort, den der Heilige Geist ihr gezeigt hat, schreiben und sagen, das Handy sieht so und so aus, obwohl sie nur wusste, dass es ein Galaxy-Handy ist, weil sie hatte plötzlich im Geist den Eindruck, dass es rosa sein könnte und dass es ein ganz bestimmtes Galaxy-Modell sein sollte. Also hat sie genau das alles beschrieben, was der Heilige Geist ihr gezeigt hat und hat eine E-Mail geschrieben an die Stelle, wo sie den Eindruck hatte, dort wird es gefunden werden, ihre Telefonnummer hinterlassen, damit sie informiert werden kann, wenn ein solches Handy auftaucht. 2 Tage später kam der junge Mann, der das Handy verloren hatte, zurück, zeigte mir die Nachricht von genau diesem Ort, an den sie die Mail geschrieben hatte, und das Handy war tatsächlich genau dort aufgetaucht und konnte abgeholt werden. Amen. Das ist im Geist, weißt du? Liebe, es ist Liebe, die dich befähigt. Du könntest ja auch sagen, nur, was interessiert mich das Handy von dem jungen Mann, da kann sie ein neues kaufen. Aber weißt du, manchmal gibt Gott dir Liebesaufträge. Er gibt dir Aufträge, Dinge zu dekretieren, Dinge in Existenz zu rufen. Einmal hatten wir eine Frau, die hatte 3 Silberbarren in ihrem Tresor gehabt und die wurden ja von Handwerkern rausgeklaut, weil die hatte aus Versehen den Tresor offen gelassen und hat Handwerker im Haus. Danach waren die Barren weg. Und dann hat sie mich bei einer Konferenz darüber predigen hören, dass wir sprechen können und Dinge kommen wieder zurück an ihren Ort. Also hat sie einfach dekretiert im Geist und gesagt, diese Silberbarren tauchen wieder auf, sie kommen wieder zurück in den Tresor. 2 Tage später oder wie lange auch immer, ich weiß jetzt nicht mehr genau, leg mich nicht fest. Auf jeden Fall sagt der Heilige Geist zu ihr, mach den Tresor wieder auf, schau rein. Sie macht den Tresor auf und da sind die 3 Silberbarren. Halleluja, Amen. Weißt du, Engel kommen auch durch Tresorwände durch. Es war ein wunderbares Wunder, weil sie hat uns einen der Barren dann auch noch geschenkt. Halleluja, das war ein großer Segen. Danke, Jesus. Also, ich möchte einfach ein Bewusstsein geben, es gibt keine Grenzen für das, was möglich ist im Raum der Liebe. Es gibt keine Grenzen für das, was möglich ist in der Herrlichkeit Gottes. Wenn die Liebe Gottes dich bewegt, für bestimmte Dinge zu beten, wenn die Liebe Gottes dich bewegt, in bestimmte Dinge reinzugehen, da hinein zu sprechen, wenn die Liebe Gottes dich bewegt, kreativ, aktiv zu sein, weißt du, was auch immer du dekretierst, sagt die Bibel, du kannst es haben. Amen. Also ich habe festgestellt, Gott kann Dinge sogar für dich sozusagen im Nachhinein kreieren, auch wenn sie in dem Moment, wo du sie sprichst, noch gar nicht da sind. Du denkst vielleicht, sie sind da, aber sie sind noch gar nicht da. Gott kann es kreieren entsprechend. Amen. Gott macht einfach die Dinge passend, weil die Engel hören die Worte. Sie lauschen, Psalm 103, Vers 20. Sie lauschen auf die Worte, die wir im Namen Jesus sprechen. Und sie warten auf Aufträge, die sie durch diese Worte bekommen. Sie sind mehr als bereit, wenn sie die Frequenz der Liebe spüren. Sagt ihr, Engel können das spüren. Amen. Engel sind nicht nur einfach nur irgendwelche Wesen. Sondern Engel sind ständig in der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, sie kennen die Frequenzen der Herrlichkeit Gottes. Und sie wissen genau, die Frequenz der Liebe ist die höchste Frequenz. Wenn sie Liebe spüren, die werden sowas von aktiv. Amen. Oh, Halleluja. Sag mal, ich sende Engel aus. Ich gebe Engel Aufträge. Durch deine Worte. Amen. Lass sie nicht arbeitslos sein, die Engel. Amen. Ja, es gibt einige arbeitslose Engel im Leib Christi. Sie sind zwar da, aber sie kriegen nie einen Auftrag. Schade. Preist den Herrn. Ungewöhnliche Wunderwerke. Halleluja. Ihr Lieben, ich hatte so den Eindruck heute Abend, ich glaube, dass Gott heute hier noch einige Wunder aus Liebe tun möchte. Einfach aus Liebe. Er aus Liebe, aber er sucht einen Kanal der Liebe. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns in Liebe positionieren. Weil wenn wir uns in Liebe positionieren, ich sage dir, es steht nichts zwischen unserer Deklaration oder unserer Proklamation oder unserem Gebet oder was auch immer es ist, wenn wir uns in Liebe positionieren. Amen. Dann sprechen wir Dinge in Existenz. Und vielleicht bist du hier heute Abend oder vielleicht schaust du auch über Livestream zu, weil dann kannst du auch empfangen mit uns zusammen. Vielleicht brauchst du gerade jetzt ein spezielles, spezifisches Wunder in deinem Leben. Und wir machen es mal vielleicht so. Wir fangen mal damit an. Noch nicht gleich mit Heilung, weil wir jetzt gerade, da hatten wir jetzt eh schon einiges, aber da gehen wir nochmal zum Schluss rein. Aber wenn du einfach, wenn da in deinem Leben etwas ist, wo du sagst, jetzt mal jenseits von Heilung, da kommen wir dann noch dazu, eine extra Aktion. Aber wenn da einfach etwas ist, du brauchst da einen Durchbruch. Das muss nicht direkt mit Liebe zu tun haben, aber du brauchst einen Durchbruch. Einen beruflichen, einen finanziellen, einen beziehungsmäßigen. Du brauchst ein Wunder in einer bestimmten Situation, vielleicht mit deinem Kind oder was auch immer oder mit deinem Kegel oder wem auch immer sonst. Weißt du dann? Keine Kegel, ne? Okay. Gut. Aber du brauchst ein Wunder. In deinem Leben. Ich glaube, dass hier Söhne und Töchter Gottes sind heute Abend, die Jesus in Liebe positioniert hat. Wie viele von euch wollen sich positionieren in der Liebe heute Abend? Okay, steht ihr mal auf? Okay. Ja gut, sind eh alle. Okay, ja gut, hätte mich jetzt auch gewundert. Halleluja. Halleluja. Oh, Rakabasi kararara. Ich spüre gerade noch, bei manchen ist es vielleicht noch so, da ist noch wie so ein Stachel. Du merkst es, gerade jetzt auch während ich darüber spreche, es ist schwierig für dich, dich wirklich da voll drauf zu konzentrieren. Weil da ist etwas im Hintergrund, was noch wie ein Stachel ist, der in deiner Seele steckt. Es kann ein Stachel von einem Anstoß sein durch eine andere Person. Vielleicht heute hier auf der Konferenz, hier sind ja auch Menschen unterwegs, ne, die manchmal vielleicht Anstoß geben. Ja, vielleicht bist du sauer auf einen Wolfgang als Ordner oder keine Ahnung. Ja. Oh. Ja, weiß ich nicht. Kann alles sein. Aber weißt du, es ist wichtig, bevor wir jetzt gleich wirklich in der Herrlichkeit Gottes Wunder freisetzen wollen, wir wollen heute Abend wirklich starke Wunder freisetzen, bevor wir in der Herrlichkeit Gottes Wunder freisetzen, möchte ich einfach beten, dass wirklich jeder Stachel, der noch irgendwo steckt, in deiner Seele gezogen wird. Weißt du, für mich war eine der wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben war, für mich zu sagen, okay, wenn immer ich spüre, da steckt ein Stachel in meiner Seele, ja, hör gut zu, dann hat nicht irgendjemand anders ein Problem, sondern ich habe ein Problem. Völlig egal, wie viele Gründe es gibt, wie viele gerechte Gründe es gibt, warum ich sauer sein könnte, aber ich habe ein Problem, weil dieser Stachel ist da und dieser Stachel muss raus, der gehört nicht zu mir. Er hindert die Liebe. Also habe ich ein Problem, also habe ich mich entschieden und gesagt, immer wieder, und ich mache es immer noch, ja, wenn ich merke, der Stachel sitzt, dann ich lasse alles andere stehen und liegen sozusagen und sage, Herr, dieser Stachel muss jetzt raus, was immer nötig ist, zieh diesen Stachel raus. Ja, manchmal musst du Buße tun, manchmal musst du vergeben, manchmal musst du segnen, manchmal musst du einfach den Herrn preisen, manchmal musst du, keine Ahnung, raus in den Wald gehen und einmal eine Runde rennen oder was auch immer. Aber Herr, der Stachel muss raus. Amen, sag mal, der Stachel muss raus. Okay, wenn du jetzt gerade hier bist und du spürst, ja, da ist noch so ein Stachel in meinem Herzen, einfach sei ehrlich zu dir selber, ja, tu dich nicht belügen und nachher gehst du so weiter, wie du reingekommen bist, sondern wenn ein Stachel noch in deinem Herzen steckt, in Bezug auf irgendjemand, sei es dein Ehepartner, sei es deine Kinder, sei es dein Pastor, sei es was auch immer, der neben dir sitzt gerade jetzt, warum auch immer, wer auch immer, deine Tante, dein Onkel, deine Urgroßmutter oder was auch immer. Da ist ein Stachel in deinem Herzen. Dann nimm einfach mal die Hand auf dein Herz. So, nimm es mal so. Ja. So symbolisch. Ja. So. In Jesu Namen. Und jetzt sagen wir, im Namen Jesu Christi, sprich mir mal nach, sag im Namen Jesu Christi, ich entscheide mich jetzt gegen diesen Stachel. Ich bitte dich um Vergebung, Herr, wo ich diesen Stachel zugelassen habe. Ich lasse ihn jetzt los. Ich vergebe dieser Person oder diesen Personen. Vielleicht bist du sauer auf die ganze Menschheit, was auch immer. Ja, kann ja sein. Ja. Ich vergebe ihnen. Ich weiß, ich bin der Einzige, der Recht hat, aber ich vergebe ihnen, dass sie nicht Recht haben. Okay, kleiner Scherz. Und ich lasse diesen Stachel jetzt los. Und in dem Namen Jesu Christi ziehe ich jetzt diesen Stachel aus meinem Herzen raus. In Jesu Namen. Jetzt weg damit. Und ich sage frei und los. In Jesu Namen. Frei und los. Halleluja. Wow, und jetzt nimmst du ihn weg hier. Weg, raus, raus, raus. Tschüss. Halleluja. Raus. Amen. Nicht darüber, weil da ist unser Hotel. Eher in die Richtung, okay? Darüber, okay? Amen. Halleluja. Okay. Sag mal, ich bin frei. Von jedem Stachel, der mich an der Liebe hindert. Und deswegen bin ich stark in der Liebe Gottes. Ich stehe so wie er ist hier in dieser Welt. Amen. Und wenn du jetzt hier im Raum bist und du brauchst irgendeinen Durchbruch, ein Wunder, ich sage mal wirklich ein Wunder in deinem Leben. Jemand, du bist hier und du sagst wirklich, ja, ich brauche da ein Wunder. Ein Wunder, das ist, was ist die Definition von einem Wunder? Du brauchst etwas, wo es keine menschlich zu erdenkende Möglichkeit gibt, dass das passiert. Du brauchst ein Wunder. Ja, manche brauchen vielleicht Heilung, das ist nochmal was anderes. Ja, da brauchst du halt einfach eine Heilung. Aber manche brauchen ein Wunder, wirklich ein Wunder. Und jetzt lassen wir mal auch das Körperliche erst nochmal weg, sondern wirklich ein Wunder, wo du sagst, Ich weiß nicht, wie es geht. Der Banker weiß nicht, wie es geht. Meine Frau weiß nicht, wie es geht. Dann ist sowieso ziemlich am Ende. Ja. Also, ich weiß nicht, wie es geht. Ich sehe keine Möglichkeit. Ich gehe auf dem Wasser oder was auch immer, aber ich brauche ein Wunder. Okay? Wer ist das? Streck deine Hand aus. Okay, gut. Halt deine Hand ausgestreckt, sind ziemlich viele. Halt sie ausgestreckt, wenn du ein Wunder brauchst. Achtung, ihr anderen, die ihr jetzt nicht eure Hand ausgestreckt habt, schaut euch einfach mal um, wo jemand steht neben euch, der seine Hand ausgestreckt hat, und legt ihn einfach kurz die Hand auf die Schulter, gerade jetzt da, wo sie sind. Wenn jemand seine Hand auf deine Schulter gelegt hat, dann kannst du die Hand wieder runternehmen. Okay? Aber leg einfach die Hand auf die Schulter. Da ist noch jemand. Halt deine Hand ausgestreckt, wenn du noch jemanden brauchst. Da ist noch jemand, okay. Halleluja. Es kann sein, vielleicht musst du auch auf jemanden zugehen, weil es vielleicht nicht genügend gibt. Okay? Dann einfach, da hinten sind noch einige. Geht ihr einfach aufeinander zu, die ihr beide eure Hand ausgestreckt habt, oder einfach, wenn sonst niemand mehr um euch herum ist. Ja, genau, dann tut euch zusammen. Okay? Bewegt euch, dass ihr einfach aufeinander zugeht. Schaut, wo jemand anders seine Hand gehoben hat, und dann betet er einfach jetzt füreinander. Setzt füreinander ein Wunder frei, okay? Füreinander. Nicht Mann und Frau, sondern jemand anders. Okay? Nicht Mann und Frau, sondern jemand anders. Okay? Geh einfach auf jemanden zu. Halleluja. Geh einfach auf jemanden zu. Schaut mal, hier sind so viele Hände. Geht einfach auf jemand anders zu, der seine Hand gehoben hat. Legt ihm die Hand einfach auf die Schulter. Einfach auf jemand anders zugehen. Nicht einfach nur dastehen und warten, weil wahrscheinlich ist niemand mehr, der noch frei ist, sondern du musst auf jemand anders zugehen, der auch seine Hand gehoben hat. Geh einfach auf jemanden zu, der auch seine Hand gehoben hat. Sonst funktioniert es nicht. Okay, ich kann euch nicht zwingen. Ja? Also dann haltet ihr halt so eure Hand hoch. Okay, weißt du dann. Gut, okay. Jetzt lasst uns beten. Und jetzt lasst uns Folgendes machen. Frag einfach die Person, ob sie dir sagen möchte, wo sie ein Wunder braucht. Wir machen es einfach wirklich freiwillig. Wenn die Person sagt, nee, möchte ich nicht sagen, dann wir setzen die Wunderkraft Gottes jetzt frei. Aber wenn die Person sagt, ja, ich bin bereit, dir das zu sagen, dann einfach frag die Person, wo sie das Wunder braucht. Okay, in welchem Bereich? Du kannst einfach nur eine Überschrift sagen. Sag einfach beruflich oder familiär oder was auch immer. Ja, okay. Okay. So. Es geht ganz schnell. Kann man ganz schnell beschreiben. Brauchst du keine ganz lange Geschichte oder so? Jetzt Achtung, nur nichts machen. Sondern Achtung. Die Person, die jetzt für den anderen das Wunder freisetzt. Okay? Die Person, die jetzt für den anderen das Wunder freisetzt. Achte mal jetzt spezifisch auf mich. Verbinde dich gerade jetzt mal ganz bewusst mit dem Raum der Liebe Gottes in der Herrlichkeit. Die Person, die für die andere betet, die jetzt Gebet empfängt, braucht nichts machen, aber die Person, die jetzt für die andere betet, verbinde dich mal ganz bewusst mit dem Raum der Liebe Gottes für diese Person. Oh, sag, Vater, füll mich mit deiner Liebe jetzt für diese Person. In Jesu Namen. Das heißt, du betest jetzt gleich nicht nur einfach irgendein Gebet, sondern du betest ein entschiedenes Gebet, bewegt von Liebe. Jesus war innerlich bewegt über sie. Und die Dinge sind immer passiert. Wenn immer Jesus innerlich bewegt war, sind die Dinge passiert. Du musst jetzt nicht große Gefühle unbedingt haben, aber du verbindest dich mit diesem Raum der Liebe Gottes. Okay? Und dann aus diesem Raum der Liebe Gottes kommst du jetzt aus dieser Position, die über jeden Namen ist, aus dieser Position, die über jedem Umstand ist, aus dieser Position, die über jede Höhe ist, aus dieser Position heraus kommst du jetzt, und in dem Namen Jesus befiehlst du jetzt, dass Dinge in Existenz kommen, die vielleicht vorher nicht in Existenz waren. Du sprichst dieses Wunder, du setzt es frei in dem Namen Jesu Christi. Ja, mach es mit Autorität, mach es mit Klarheit, mach es aus dem Bewusstsein, dass du verbunden bist mit dem Höchsten des ganzen Universums. Mach es in diesem Bewusstsein. Sprich jetzt da rein zu dieser Person. Sprich jetzt rein. Vater, in dem Namen Jesu Christi, wir setzen jetzt diese Durchbrüche frei hier im Raum. Wir setzen jetzt deine Wunderkraft frei, Vater, in dem Namen von Jesus, in diesen Seelen. Wir setzen deine Wunderkraft frei jetzt in diesen Finanzen, in diesen beruflichen Situationen, in diesen beziehungsmäßigen Situationen. Wir setzen jetzt deine Wunderkraft frei. Setz deine Wunderkraft frei. Ruf das, was nicht ist, ins Dasein. Sprich einen Weg, den vielleicht keiner sieht, einen übernatürlichen Weg. Vielleicht zeigt dir der Heilige Geist was. Vielleicht führt er dich in eine Ebene und du siehst etwas, dann dekretiere es. Dekretierst du eine Sache, dann wird sie zustande kommen. Halleluja. Halleluja, in Jesu Namen, sprich es jetzt in Existenz, im Namen Jesus. Es kommt nicht darauf an, viele Worte zu machen, aber es kommt darauf an, in Autorität zu sprechen und in Liebe zu sprechen, in dem Namen von Jesus. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, sprich rein, oh, danke, Vater. Danke, Vater, dass gerade jetzt die Engel hier aktiv werden im Raum, Herr. Oh, dass Wege sich öffnen, wo es scheinbar keine Wege gab, Herr. Oh, danke, Herr, für deine kreativen Wirksamkeiten im Raum des Geistes, Herr. Danke, Herr, wir sagen, Türen öffnet euch. Oh, wir sagen, Möglichkeiten öffnet euch. Oh, wir sagen, neue Möglichkeiten, neue Dimensionen, neue Ebenen. Neue Quellen, wir setzen freie Finanzen, neue Finanzquellen, wir setzen frei in dem Namen Jesus, neue Beziehungen, neue Connections, neue Ideen, neue Visionen in dem Namen von Jesus. Danke Vater für deine kreative Kraft, auch auf der Empore und auch über Livestream. Empfang dein Wunder in Jesu Namen. Wir sprechen aus dieser Position der Liebe des Vaters in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Oh, danke, Jesus. Eieieiei. Oh, ich kann es sehen. Hey, das ist Aktivität im Geist. Die Engel sind aktiv. Da werden Dinge in Existenz gebracht, da werden Dinge vorbereitet, da werden Wege vorbereitet. Manche werden die Wunder vorfinden, wenn du nach Hause kommst. Ich dekretiere es, du kommst nach Hause und du findest dieses Wunder vor. In deiner Familie oder auf deinem Bankkonto oder wo auch immer es ist. Du findest dieses Wunder vor, vielleicht am Arbeitsplatz, war vielleicht Mobbing. In Jesu Namen, du findest dieses Wunder vor und du sagst dich, warum hat sich die ganze Atmosphäre verändert? Ich sag dir, jetzt passiert es. Jetzt passiert es. Die Söhne Gottes sprechen in diesem Bewusstsein der Autorität. Sie sprechen in diesem Bewusstsein der Liebe des Vaters. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Dann beginnst du einfach dem Vater zu danken. Sag einfach, danke, Jesus. Oh, für deine Herrlichkeitswege in meinem Leben. Oh, für deine übernatürlichen Herrlichkeitswege, für deine übernatürlichen Herrlichkeitsmöglichkeiten, sage ich, empfange mein Wunder jetzt. Und weißt du, vielleicht hast du eine bestimmte Vorstellung, wie das Wunder aussehen soll, aber es kann auch mal ganz anders aussehen nachher. Aber du empfängst es jetzt, du empfängst jetzt dein Wunder in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Preis den Herrn, preis den Herrn, preis den Herrn. Halleluja. Ja, du darfst auch für die andere Person, wenn ihr beide ein Wunder braucht, darfst du auch für die andere Person natürlich sprechen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater, auch über Livestream. In Jesu Namen. Wenn du einfach gerade jetzt dir ein Wunder gezogen hast und dieses Wunder manifestiert sich, weil manche werden es feststellen. Du fährst morgen nach Hause zum Beispiel, morgen Nachmittag und zu Hause stellst du es fest. Wir hatten mal eine Frau, die war bei dem Wochenende und dann hat sie nach dem Wochenende festgestellt, dass sie eine übernatürliche Überweisung bekommen hat auf ihr Bankkonto. Sie wusste nicht, woher die Überweisung kam, aber die Überweisung war auf dem Bankkonto. Und sie hat sich gefreut, sie hat dem Vater gedankt. Aber das noch größere Wunder war, sie hat über mehrere Monate, ich glaube, es ging mindestens ein Dreivierteljahr lang, hat sie immer von diesem Bankkonto abgehoben, aber der Betrag auf dem Bankkonto ist nie niedriger geworden. Es blieb immer der gleiche Betrag. Halleluja. Preis den Herrn, Amen. Das sind Herrlichkeitswege. Das sind Herrlichkeitswege. Halleluja. Also grenzenlose Möglichkeiten. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Geben wir mal Jesus die Ehre für alles, was er jetzt schon getan hat. Halleluja. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Halleluja. So, ihr Lieben, jetzt wollen wir noch eine zweite Runde machen, und zwar für körperliche Dinge, kreative körperliche Wunder. Ich glaube, dass Gott heute Abend noch einige kreative Wunder auch in Körpern tut. Wie viele von euch waren heute Vormittag schon da? Okay, oder ich muss umgekehrt fragen, wer war heute Vormittag noch nicht da, hat das Video mit der Metallauflösung noch nicht gesehen? Okay, sind nicht sehr viele, okay, doch ein paar. Okay, pass mal auf. Wir machen es jetzt gerade so, ich glaube, dass Gott einfach dir auch einen Glauben gibt für Dinge, auch im Körperlichen, wo der Arzt gesagt hat, es geht nicht, wo dein Verstand sagt, es geht nicht, wo der Naturwissenschaftler sagt, es geht nicht, wo der Physiker sagt, es geht nicht. Und ich möchte einfach dein Denken ein bisschen stretchen. Und deswegen einfach gerade jetzt machen wir es einfach so. Ich zeige euch, ich habe ja gesagt, bei der letzten Konferenz allein waren in einem Gottesdienst 5 Leute, die ein Wunder der Metallauflösung oder der Umwandlung oder was auch immer, ein Wunder zusammen mit Metall erlebt haben. Und ich möchte einfach von diesen 5 Wundern kurz, 3 oder 4 mal zeigen. Ich weiß nicht genau, wie viel wir da haben, aber einfach, wir zeigen das von heute Morgen nochmal, den Anfang, weil das war der Anfang. Und dann zeigen wir das mit dem Bein und dann zeigen wir das mit der Hüfte und dann zeigen wir das mit dem Oberarm. Okay, es sind 4, ja, insgesamt. Also zeigen wir diese Videos, das sind kurze Videos, ganz kurze Videos. Du musst genau hinschauen, damit du es mitkriegst, was passiert ist. Ja, aber wir zeigen aber diese 4 Videos und dann, halt, wartet noch. Und dann möchte ich einfach, dass du... Hier, weißt du, das sind bestimmte Wunder in Bezug auf Metall jetzt. Aber weißt du, ich glaube, dass Gott diese Videos benutzen möchte, um dein Glauben anzufachen. Hey, es gibt keine Grenze für das, was möglich ist. Was auch immer notwendig ist. Gott kann einen neuen Augenapfel schaffen. Gott kann ein neues Ohr schaffen. Gott kann, ja, wir hatten als die Herrlichkeit das erste Mal durchgebrochen ist, 2010, da war gleich am Anfang war ein junges Mädchen, die hatte einen Finger, der nur zu einem Drittel entwickelt war. Der war durch eine Virusinfektion, war da nicht gewachsen, war ein Teenager-Mädchen, war nicht gläubig. Und der war nur ein Drittel da. Und jemand von unserem Heilungsteam hat ihr die Hand auf den Finger gelegt und hat gesagt, in Jesu Namen, neuer Finger, wachse. Nimm die Hand weg und der Finger war da. Und dieses junge Mädchen ist so erschrocken, dass sie ihre Hand hinter dem Rücken versteckt hat, und weil sie so Angst gekriegt hat. Aber ihre Freundin, auch ein Teenager-Mädchen, auch ungläubig, hat laut gerufen, hat gesagt, ich hab's gesehen, du hast einen neuen Finger. Und sie hat einen neuen Finger, preis den Herrn. Amen. Weißt du, Gott kann alles. Halleluja. Und deswegen möchte Gott heute Abend wirklich dein Denken sprengen. Und deswegen einfach nur, ich zeige immer gern Sachen, die ganz frisch sind, die ganz neu sind. Ich zeige immer nicht so viel Sachen von, was weiß ich, von Anno dazu mal. Sondern das ist wirklich von unserer letzten Konferenz. Einfach diese 4 Videos spielen wir kurz ab mit übernatürlicher Metall, mit Metallwundern. Also, erstes Video, okay? Wenn dieses Metall tatsächlich tastbar war, äußerlich tastbar, manchmal ist es nicht tastbar, manches ist so tief einoperiert, es war nicht tastbar, aber wenn es tastbar war... Schaut nochmal da oben, mach nochmal Schluss. Schaut nochmal, was ist da los, dass wir das Bild auch dazu haben, weil das sollte man schon sehen auch. Wenn dieses Metall tatsächlich tastbar war... Immer noch nicht. Tobi, kannst du mal kurz hochgehen, den helfen? Ja. Wenn dieses Metall tatsächlich tastbar war, äußerlich tastbar, manchmal ist es nicht tastbar, manches ist so tief einoperiert, es war nicht tastbar, aber wenn es tastbar war, dann lege jetzt einfach in Jesu Namen deine Hand da drauf und schau, ist die Stelle weicher geworden? Ist der Nagelkopf weg? Was ist weg? Halleluja! Was erschrickt dir? Was ist passiert? Halleluja! Test es, check es. Es passiert gerade, während wir sprechen. Halleluja. Halleluja. Was war das Problem? Eine Platte. Die war hier am Handgelenk. Ja. Wow. Komm mal her. Halleluja. Hier war eine Platte drin. So eine Platte. Und du konntest das Handgelenk nicht bewegen. Nee. Mach mal. Halleluja. Es ist der Hammer. Ha? Halleluja. Und hier konntest du die Platte tasten. Und jetzt kannst du sie nicht mehr tasten. Nee. Halleluja, danke Jesus. Glory. Bist du erschreckt? Ja. Halleluja. Wow. Pass mal auf. Kurzes Interview. Es passiert noch bei mehreren. Du kannst gleich Zeugnis geben. Wenn du dich gerade gemeldet hast, kannst du immer dranhängen und mit empfangen. Dann komm einfach auch nach vorne. Wir hören die ganzen Zeugnisse. Aber jetzt pass mal auf. Weil es ist sehr stark gerade hier. Halleluja. Jetzt pass mal auf, erzähl mal ganz kurz. Was war die Ursache? Hattest du ein gebrochenes Handgelenk ja, oder was? Genau. Wann war das? Matz. Jetzt im März. Mhm. Okay, und es war so schlimm gebrochen, dass sie dir da eine Metallplatte einoperiert haben. Und seither, was konntest du? Die war falsch, die war zu weit vorne eingesetzt. Ah, die Metallplatte war falsch eingesetzt, zu weit vorne eingesetzt. Jetzt hätten wir es operieren müssen. Und jetzt hätten wir es nochmal operieren müssen, habt ihr das gehört? Man hätte es nochmal operieren müssen. Und man hätte es nochmal operieren müssen, weil du es nicht richtig bewegen konntest, richtig? Ja. Das heißt, was konntest du tun bis heute Abend? Was konntest du tun mit dem Handgelenk? Wie weit konntest du es bewegen? So, okay. Du konntest nichts heben. Okay, und jetzt beweg mal. Halleluja. Pass mal auf, haben wir irgendwas Schweres, was du heben kannst? Können wir irgendwas heben? Ja. Ah, gut, das ist nicht so schwer, aber das konntest du vorher auch nicht heben. Wow. Halleluja. Pass mal auf, greif mal hier zu. Greif mal hier an die Box. Greif mal in die Box. Halleluja. Das ist richtig schwer. Wow. Wow. Danke, Jesus. Halleluja. Das ist der Hammer. Amen. Das heißt, du brauchst keine Operation mehr. Nein. Wow. Hey, lass uns Jesus die Ehre geben. Danke, Jesus. Amen. Das ist der Hammer. Okay, das war gleich der nächste. Ich hatte vor 2 Jahren eine Hüftgelenk und eine Fußgelenks gleichzeitig in einer OP. OP, ja. Und ich habe eine Platte am Fußgelenk. Ja. Ich konnte mich zwar bewegen, ich habe keine Einschränkungen gehabt. Ja. Aber ich konnte die Platte an der Haut spüren. Also ich konnte die Kanten spüren. Okay, zeig mal, wo die Platte war. Da sieht man die Operation, okay. Genau. Und da war die Platte. Und wo konntest du die Kante spüren? Hier am Schluss, wo die Naht aufhört. Okay, und jetzt? Gar nichts mehr. Also gar nichts mehr. Halleluja. Wow, das zweite Metallwunder. Danke, Jesus. Das ist der Hammer. Wow, wir sind im Raum der Herrlichkeit. Jetzt pass auf. Das Jesus. Hey. Halleluja. Hey, Jesus. Er liebt dich. Ich kann es nicht fassen. Sag nochmal. Ich kann es nicht fassen. Ich glaube es. Was? Du glaubst es. Halleluja. Und der Hammer war, dieser selbe Mann, 2 Tage später hat er noch ein zweites Wunder erlebt. Und zwar hat er, der Hut hat mit ihm gesprochen dann, genau, noch ein zweites Wunder am anderen Fuß. Das sollte auch operiert noch werden, weil er da auch noch ein Problem hatte, sollte auch Metall einoperiert werden. Und 2 Tage später nach diesem Gottesdienst hat er erlebt, wie es plötzlich bei ihm geknackt hat. Gell, sowas. Irgendwann, ich weiß nicht, war er im Gebet oder keine Ahnung, plötzlich knackt es bei ihm da im Fuß. Und er spürt, wie diese ganzen, alles, was da nicht richtig zusammen war, diese Knochen waren irgendwie nicht richtig zusammen, wie das alles in die richtige Ordnung gekommen ist. Preist den Herrn. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Jetzt das Nächste. Es war dieselbe Runde hier. Künstliche Hüftgelenke. Ja. Und, auch Titan, oder was ist das? Ja, Titan. Und war auch immer in der Bewegung eingeschränkt. Ja. Und hat auch Schmerzen und konnte vor allem nicht mehr richtig springen und tanzen. Du konntest nicht mehr richtig springen? Und tanzen, ja. Und tanzen? Mich, ja. Hattest du Schmerzen dann? Ja. Okay, genau. Und was ist jetzt passiert? Was hast du gespürt? Ich kann wieder springen. Du kannst wieder springen? Komm, dann spring mal ein bisschen. Yes. Mit 2 Titan-Hüftgelenken. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Und das war am Ende des Gottesdienstes nach der Aktivierung. Beide Seiten, mal mehr, mal weniger, nachts aufgewacht und auch zwei Wunder gar erlebt. Nicht die ganze Zeit stehe beim Lobpreis. Ja. Und ist weg. Schweck. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Das ist so ein Leben durch euch. Halleluja. Noch was? Ja. Halleluja, okay. Ich habe auch eine Platte drin mit 12 Schrauben durch einen Unfall. Ja. Und es war ganz hart, immer noch. Das war am 31. Mai und das war immer noch ganz hart und das ist jetzt schon viel weicher geworden und ich kann hoch. Wow, haben wir das gehört? Das ist nochmal ein Metallwunder. Halleluja. Ich kann das wieder hinten tun, konnte ich bis heute Morgen auch nicht. Ging nicht. Habt ihr das gehört? Sie hatte eine Metallplatte hier drin gehabt, das war ganz hart. Sie konnte den Arm nicht hoch tun und sie konnte den Arm nicht nach hinten nehmen. Und jetzt kann sie das alles wieder machen und keine Schmerzen und es ist ganz weich geworden. Ja. Halleluja, das hört sich wieder nach einem anderen Metallwunder an. Halleluja, Amen. Es gibt keine Grenzen für das, was Gott tun kann. Amen. Seid ihr bereit, seine grenzenlose Macht heute Abend durch euch fließen zu lassen, zum Schluss noch? Also wir haben jetzt schon viele Wunder erlebt, die auch von vorne hier freigesetzt worden sind, aber ich glaube, jeder von uns soll als Sohn der Herrlichkeit in der Liebe aktiviert werden, auch diese Wunder zu wirken. Und du wirst erleben, wie Gott durch dich wirkt. Du bist positioniert in der Liebe Gottes und er wird durch dich jetzt heute Abend hier solche kreativen Wunder tun. Aber dazu brauchen wir natürlich auch ein paar Leute, die ein Wunder brauchen. Amen. Schauen wir mal, vielleicht gibt es ja gar niemand mehr, aber wir gucken mal. Wer braucht alles noch ein Wunder in seinem Körper? Wirklich ein Wunder in deinem Körper. Steh dir einfach mal auf. Ein Wunder. Das kann ein kreatives Wunder sein, es kann ein anderes Wunder sein, aber du brauchst ein Wunder in deinem Körper. Du brauchst wirklich ein Wunder, wo du sagst, wow, das kann nur Gott machen in deinem Körper. Okay, sind doch eine ganze Reihe, sind noch übrig. Halleluja. Okay, jetzt pass auf. Ihr anderen, die ihr jetzt sitzt, ihr seid jetzt das Heilungsteam. Amen. Bist du bereit? Sag mal, ich bin bereit. Ja, das sind noch nicht so viele. Ich meine jetzt alle, die sitzen. Sag mal, ich bin bereit. Aha, schon besser. Okay, jetzt also passt auf. Diejenigen, die jetzt stehen, weil sie ein Wunder brauchen, ihr müsst noch was Zweites tun. Ihr müsst nämlich noch eure Hand heben, weil jetzt möchte ich, dass die anderen alle aufstehen und schauen, wo jemand seine Hand gehoben hat. Und jeder geht einfach auf jemand zu, der seine Hand gehoben hat. Da müsst ihr einfach zwei Reihen nach hinten oder so oder wie auch immer schauen, wo jemand ist, auch auf der Empore. Geht aufeinander zu, macht noch nichts sonst, sondern geht einfach zu der Person hin. Ich leite euch dabei, aber geht zu der Person hin. Und leg dir einfach nur die Hand auf die Schulter. Und wenn jemand bei dir ist, der die Hand auflegt, dann einfach nimmst du deine Hand runter, okay? Dann nimmst du deine Hand runter, sodass wir sehen, dass du jemanden gefunden hast. Oder dass jemand dich gefunden hat, besser gesagt. Okay? Gut, da sind noch ein paar Hände. Schaut noch mal rum, da hinten sehe ich noch ein paar Hände. Wenn du noch niemanden hast, dem du dienst, geh einfach auf jemanden zu, da hinten, okay? Da hinten sehe ich auch noch jemand. Da auch. Wer ist noch frei? Wer hat noch niemanden, dem er jetzt die Hand auflegt? Keine Sorge, ist ganz einfach. Ich leite euch da ganz genau durch. Du musst keine Angst haben, dass du einen Fehler machst. Auch diejenigen, die gedient werden, du musst auch keine Angst haben, dass du jetzt Dämonen bekommst oder so irgendwas. Sondern wir machen jetzt genau das, was ich sage. Okay, das heißt, die heilende Kraft, die kreative Kraft fließt jetzt durch diese Person, die dir jetzt gleich die Hand auflegt. Okay, ist noch jemand, der noch jemanden braucht? Da oben sehe ich noch jemanden. Schaut einfach mal rum, wo jemand um euch herum ist. Geht einfach auf jemanden zu. Schaut mal, da drüben ist jemand. Geht mal dahin. Genau, geht mal da jemand hin. Da hinten ist noch jemand. Okay, da ist jetzt jemand da. Gut, ist sonst noch irgendjemand? Nein, jetzt hat jeder jemand. Okay, wunderbar. Preis den Herrn. Okay, jetzt passt gut auf. Hört gut zu. Achtung, wir gehen Schritt für Schritt vor. Okay? Erster Schritt. Frage diese Person, sag zu dieser Person, wo brauchst du ein Wunder in deinem Körper? Wo brauchst du ein Wunder in deinem Körper? Kurze Antwort, nicht die ganze Diagnose seit 1974, sondern kurze Beschreibung, ja, ich brauche ein kreatives Wunder in meinem Handgelenk oder ich brauche ein kreatives Wunder in meinem Fuß oder ich brauche ein kreatives Wunder, keine Ahnung, in meinem Kopf oder sonst irgendwo. Ich brauche das, dass dieser Tumor sich auflöst oder ich brauche da, dass diese Diagnose sich auflöst oder was auch immer es ist. Sag einfach ganz kurz, wo du ein Wunder brauchst, okay? Ganz kurze Diagnose. Das ist wie beim Arzt. Amen. Du bist wie beim Arzt. Kurze Diagnose. Okay, kurze Diagnose, jetzt habt ihr die Diagnose. So, jetzt folgendermaßen. Diejenige Person, die jetzt der anderen Person dient, frag kurz die Person, ist es okay, wenn ich dir die Hand auf die Stelle lege, die es betrifft, wenn es angemessen ist, dass man da die Hand drauflegt, okay? Dann einfach ganz kurz, frag, ob das okay ist, wenn du ihr dienst, ja? So, dann, nächster Schritt. Diejenige Person, die der anderen dient, verbinde dich mit der Liebe des Vaters. Verbinde dich mit der Liebe Gottes jetzt für diese Person, weil die Liebe ist die stärkste kreative Kraft. Lass dich füllen mit seiner Liebe jetzt für diese Person. Ich habe es heute Morgen schon gesagt, nach der Liebe Gottes in deinem Herzen mehr streben als nach der Kraft Gottes in deiner Hand, setz die stärkste Salbung frei. Also, gerade jetzt verbind dich mit der Liebe Gottes. Oh, danke, Vater. Wow. Oh, das sind so viele Menschen hier im Raum, die jetzt ein Wunder brauchen. Und das Herz des Vaters ist bewegt über jeden Einzelnen. Halleluja. Und jetzt machen wir einfach Folgendes. Leg einfach die Hand auf die Stelle oder auf den Kopf, je nachdem der Person. Und wir beginnen erstmal eine Minute, beten wir zusammen in Sprachen. Ja? Dadurch wird unser Geist aufgerührt, unser Geist aktiviert. Also lasst uns zusammen in Sprachen beten, eine Minute lang. Und dann werde ich von vorne beginnen zu beten und die kreative Kraft freizusetzen, die Wunder freizusetzen, hier überall im Raum. Und dann beginnst du mit mir zu dekretieren, und zwar spezifisch. Ich werde allgemein dekretieren und du dekretierst spezifisch für diese Situation, um die es geht. Wir sprechen nicht irgendwelche Bittel- und Bettelgebete, sondern wir befehlen, wir dekretieren, wir befehlen, in die Ordnung Gottes zu kommen, wir befehlen, diesem Körper geheilt zu sein, wir befehlen, diesem Tumor sich aufzulösen. Okay, bete den Sprachen zusammen. Oh, Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, dass dein Herz bewegt ist, Herr. Über jeden Einzelnen hier in diesem Raum, der ein Wunder braucht, Herr. Und in dem Namen Jesu Christi, also in Verbindung mit deiner Liebe, sprechen wir jetzt zu diesen Körperteilen, die geheilt werden müssen. Wir sprechen zu diesen Organen, die geheilt werden müssen. Wir befehlen diesen Organen, jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen diesen Sehnen, Nerven, Muskeln, Bändern, jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen diesen Knochen, jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen diesen Bandscheiben, jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir setzen die kreative Wunderkraft Gottes jetzt frei. Jetzt beginne den Befehl zu geben, spezifisch für die Person, die es betrifft. Beginne den Befehl zu geben, in dem Namen Jesu Christi. Oh, wir sagen, Lunge kommt in die Ordnung Gottes. Oh, wir sagen in dem Namen Jesu Christi, Herzen kommt in die Ordnung Gottes. Oh, wir sagen in dem Namen Jesu Christi, Metall verwandelt dich in Knochensubstanz. Oh, wir sagen in dem Namen Jesu Christi, Prothesen verwandelt euch in Knochensubstanz. Oh, wir setzen die kreative Kraft Gottes jetzt frei in dem Namen Jesus hier in diesem Raum. Danke, Vater, überall hier. Wir befehlen den Netzhauten, Häuten in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen den Ohren in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen den Knien, wir befehlen den Knöcheln. Wir befehlen jedem Bruch jetzt geheilt zu sein. Jede Unfallfolge weicht jetzt. Wir nehmen diese Körper zurück in der Zeit, in den Zustand, in dem sie waren, bevor diese Sache passiert ist. In dem Namen von Jesus. Gib den Befehl. Sprich rein in Jesu Namen. Und wenn du reingesprochen hast, wenn du den Befehl gegeben hast, als ein Sohn Gottes in der Liebe von Jesus, wenn du den Befehl gegeben hast, dann lass einfach die Kraft Gottes eine halbe Minute reinfließen, ohne dass du etwas sagst, ohne dass du etwas denkst. Lass einfach die Kraft Gottes reinfließen in Jesu Namen. Lass Gott sein Werk tun, ohne dass du etwas denkst. Lass deine Gedanken fokussiert bleiben. Und ohne dass du an irgendetwas anderes denkst, lass einfach die Kraft Gottes reinfließen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine kreative Kraft hier im Raum. Danke, Heiliger Geist. Danke für dein kreatives Wirken hier im Raum. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. So. Und jetzt, wo du die Kraft Gottes reingelassen hast, jetzt geht einen weiteren Schritt. Ja, aktivier die Person, der du jetzt gedient hast, im Glauben etwas zu tun, was sie vielleicht vorher nicht tun konnte. Aktivier sie, etwas zu checken, was sie checken kann. Nicht jeder kann irgendetwas direkt checken, aber du kannst auch fragen, spürst du irgendwas? Manche spüren vielleicht eine Hitze, manche spüren ein Kribbeln, manche spüren einfach nur einen Frieden. Das ist in Ordnung, es geht nicht ums Gefühl, aber halt einfach Ausschau nach Anzeichen, dass eine Heilung passiert ist. Ja, wenn da ein Tumor war, wenn da ein Knoten war, den man tasten konnte, einfach dann fühl jetzt nach, was sich verändert hat. Wenn da ein Schmerz war, dann einfach gerade jetzt beweg das Körperteil, wo der Schmerz war. Oder leg nochmal die Hand drauf und nimm sie wieder weg und schau, was sich verändert hat. Beweg dich einfach, mach dich locker, mach dich frei. Wenn du rennen musst, um zu testen, was passiert ist, dann renn. Wenn du springen musst, um zu testen, was passiert ist, dann spring. Wenn du einen Purzelbaum schlagen musst, um zu testen, was passiert ist, dann schlag einen Purzelbaum. Aber tu es jetzt. Ja, betet jetzt nicht mehr länger, sondern jetzt testet es, okay? Jetzt testet es. Jetzt macht etwas, was vorher nicht ging. Jetzt macht etwas, was vorher nicht ging. In Jesu Christi Namen. Oh, ich setze dieses Wunder jetzt frei. In dem Namen von Jesus. Oh, in dem Namen von Jesus. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In dem Namen von Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Lass uns mal Jesus die Ehre geben für alles, was er gerade jetzt schon getan hat. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Pass auf. Pass auf. Ihr habt, die meisten haben es jetzt schon gecheckt. Manche sind vielleicht noch dabei. Aber pass auf. Lass mich kurz sehen. Lass mich kurz sehen. Wer von euch allen hier im Raum hat jetzt festgestellt, dass sich etwas verändert hat, entweder deutlich besser geworden ist oder ganz verschwunden ist, was vorher da war, oder etwas einfach, was dir vorher Probleme gemacht hat, macht dir jetzt keine Probleme mehr. Wink einfach mal mit der Hand. Wink einfach mal mit der Hand, wenn sie bei dir was verändert hat. Ja, bei dir, Halleluja, da oben, da drüben. Danke, Jesus. Geben wir mal Jesus die Ehre für alles, was schon passiert ist, da hinten auch. Danke, Jesus, da auch. Danke, Jesus, da auch. Halleluja, überall da auch. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Du darfst noch ein zweites Mal reinsprechen. Wenn es besser geworden ist, sprich einfach noch ein zweites Mal rein. Sag, Vater, wir stehen für 100% in die Ordnung Gottes. Wenn noch scheinbar nichts passiert ist, sprich noch ein zweites Mal rein. Nicht alle Sachen passieren sofort, instantly. Manche Sachen passieren über einen gewissen Prozess. Aber du darfst noch ein zweites Mal reinsprechen. Aber während manche vielleicht noch ein zweites Mal reinsprechen, ganz schnell. Aber ich möchte einfach mal, dass alle die jetzt sagen können, jawohl, bei mir ist wirklich ganz klar ein Wunder passiert, in welcher Hinsicht auch immer, aber da ist wirklich ein Wunder passiert bei mir. Komm einfach ganz schnell nach vorne und gib einfach dein Zeugnis. Komm einfach hier zu mir nach vorne und gib einfach dein Zeugnis. Auch wenn du auf der Empore bist, da haben sich auch einige auf der Empore gemeldet. Komm einfach ganz schnell nach unten und gib dein Zeugnis, was passiert ist. Wir wollen die Zeugnisse hören, was gerade jetzt passiert ist. Bei manchen sind vielleicht kreative Wunder passiert, bei manchen ist eine Heilung passiert, Schmerzen sind weg, Bewegungseinschränkungen, was auch immer, du siehst besser, du hörst besser, du riechst besser, du schmeckst besser, was auch immer es ist. Halleluja. Dann komm nach vorne und erzähl, was passiert ist. Okay? Komm dafür ganz schnell nach vorne. Vielleicht sind einige Tests noch, aber während ihr testet, komm dafür ganz schnell nach vorne und erzähl, was passiert ist. Okay, auch wenn du von der Empore kommst, ihr könnt euch hier einfach alle anstellen in der Schlange. Wenn bei dir was passiert ist, einfach komm nach vorne. Kannst hier auf die Seite kommen. Einfach ganz schnell, schnell, schnell, schnell, wie der David immer schön sagt. Schnell, schnell, komm nach vorne. Weil es ist wichtig, dass du das weitergibst, dass du Zeugnis gibst von dem, was passiert ist. Weil das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Das heißt, jedes Zeugnis, das wir geben, setzt wieder weitere Wunder frei. Es baut wieder den Glauben auf bei anderen und gleichzeitig versiegelt es auch deine eigene Heilung. Ja, so wie bei den Aussätzigen. In dem Moment, als der eine Aussätzige kam und Zeugnis gegeben hat, wurde er ganz gemacht, wurde er komplett gemacht. Halleluja. Also ganz schnell, wer ist der Erste, der Zeugnis gibt, kommt einfach nach vorne. Kommt einfach nach vorne. Halleluja. Schnell, schnell, schnell. Preist den Herrn. Genau. Einfach jeder, der ein Zeugnis hat, stellt euch einfach da kurz rechts von mir, genau. Ah, wer ist noch da? Kommt einfach nach vorne, ihr könnt auch hier links, rechts stehen, einfach. Ja, genau, kommt einfach her, dass ihr euer Zeugnis gebt. Auch ihr von oben, von der Empore, kommt einfach schnell runter und erzählt, was passiert ist. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Okay, stellt euch einfach noch dazu. Ich fange mal hier an. Was ist bei dir passiert? Also, ich habe Knieschmerzen gehabt. Knieschmerzen. Wie lange hattest du die Knieschmerzen? Oh. Drei Jahre. Drei Jahre lang? Drei Jahre. In beiden Knien, oder? Die haben sich abgewechselt. Okay, also in beiden Knien. Ja, ja. Und ich konnte einfach, also normal konnte ich gehen. Du konntest auf, gehen? Auf der Ebene konnte ich gut auf gehen, der Ebene. Aber mit den Treppen war es unmöglich. Treppen war schlecht. Und jetzt musste ich ja die Treppen runter. Jetzt bist du die Treppen runtergelaufen? Ja, also. Hast du gerade getestet? Ja, ja. Und jetzt? Es ist fast weg. Also das Problem ist fast weg. Ja. Das heißt, du bist jetzt die Treppen gelaufen und ich bin jetzt die Treppen runtergelaufen. Und es hat funktioniert. Und es hat funktioniert. Und war noch ein kleiner Schmerz, oder? Ja, eher noch so eine Angst drin. So eine Angst hattest du ja, noch. Ja, okay, ja. Das ist manchmal so, weil du so lange, du hast drei Jahre lang konntest du nicht Treppen laufen, dann ist jetzt noch so eine Angst, so eine Unsicherheit. Ja, ja, das geht auch noch. Aber deine Schmerzen sind weg und du kannst wieder Treppen laufen. Ja, genau. Amen, Halleluja, geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja, bleib hier. Vater, in den Namen Jesus sage ich auch, diese Angst jetzt auch vor den Treppen verlässt dich jetzt. Dein Gehirn stellt sich jetzt darauf ein, dass dein Körper wieder normal die Treppen laufen kann. In Jesu Namen. Keine Angst mehr vor den Treppen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Gebt mir Jesus die Ehre. Was ist bei dir passiert? Ich habe im Mund immer so Schwellung. Schwellung im Mund? Ja, und so auf der Seite. Und das ist unangenehm, weil es gerade auf frei bis in die Lippe. Und jetzt, okay, ist bis in die Lippe. Jetzt ist es besser geworden. Da ist richtig, also die Schwellung ist zurückgegangen. Aber es ist nicht weg. Ist noch nicht ganz weg, aber die Schwellung ist zurückgegangen. Ist Druck, ja, dann ist die Kraft drin und dann ist er am Wirken. Und dann geht es auch voll ins Ganz weg. Ja. Oh, in Jesu Namen. Jesus. Jesus. Amen. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich hab einen steifen Nacken und konnte gar nichts bewegen. Du konntest deinen Hals nicht bewegen? Meinen Kopf gar nichts mehr bewegen. Dein Kopf gar nicht mehr bewegen, das heißt, du warst so praktisch? Praktisch so. Okay, und jetzt? Wann die gebeten hat, Gott hat mich geheilt und so heiß geworden ist. Und es ist heiß geworden? Ja. Und jetzt ist alles weg, mach mal so. Wow! Halleluja! Wow! Habt ihr es gehört? Sein Kopf war komplett steif. Das heißt, er konnte weder so machen, noch so machen, noch so machen, noch so machen. Gar nichts. Nee, war und jetzt? Ganz weniger. Ganz? Ja, genau. Und jetzt ist völlig frei. Jetzt ist alles weg. Wow! Preis den Herrn, das ist ein Wunder. Danke, Jesus. Wie lange hattest du das? Ja, 2-3 Tage habe ich schon. Okay, preis den Herrn und jetzt ist es weg. Amen. Amen. Danke, Jesus. Amen. Was ist bei dir passiert? Ist wieder eine Besserung passiert. Nochmal eine Besserung. Du hattest gestern Abend schon eine Besserung, gell? Wow. Ihr müsst dazu wissen, sie hat Metall im ganzen Körper, gell? Ja, hier und hier. Ja, und überall Metall, ja? Ja. Und du hast deswegen starke Bewegungseinschränkungen gehabt? Ja. Und was hast du da jetzt gemacht? Das konntest du nicht machen vorher. Wow. Ich kann jetzt wieder tiefer gehen, aber die Fußgelenke lassen sich schwer abrollen, aber jetzt geht das leicht. Ah, jetzt kannst du auch wieder die Fußgelenke. Hattest du da auch Metall drin? Ja, das ging manchmal gar nicht zu bewegen. Wow, und jetzt kannst du wieder leichter bewegen? Ja. Wow, komm. Lass uns mal ein bisschen hüpfen. Ja. Wow, keine Schmerzen. Das ist wie weg. Ja, ich glaube, das ist wirklich weg. Amen. Nicht nur wie, sondern wirklich weg. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Gib mir ihm die Ehre. Ich glaube wirklich für komplette rundum Erneuerung deines Körpers keinerlei Einschränkungen mehr von diesem Metall. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, mein Freund. Du hast mir, das ist ein Wunder, das ist schon gestern Abend passiert. Nee, heute Morgen. Ah, heute Morgen in der Session, ja, genau. Ich habe mehr als zwei Jahre gehabt, diese mit den Kiefergelenkproblemen. Ja. Ich habe bei Essen immer Knack gehabt. Das heißt, du hattest mir erzählt, glaube ich, heute nach der Vormittagsveranstaltung erzählt, es hat irgendwann mal einmal plötzlich geknackt. Nee, geknackt. Bei dem Gebet habe ich hier so eine Zittelung bekommen. Ich habe meine Hand draufgelegt und Zittelung bekommen. Ich wollte meine neue Zähne haben. Ich habe 4 Blüten. Ah, das war heute Morgen beim Gebet, als wir gebetet haben in der Vormittagssession. Das ist mein Wunder, ja. Ich habe bei Gott eine Wunder, frage ich das Gott, ich will das haben. Das eine übernatürliche mein Gewicht. Ja, wir haben schon einige neue Gebisse und gehabt. Und die Zähne haben, ja. Das ist die, und was ist denn passiert? Du hattest seit 3 Jahren, sagst du, der Kieferknochen hat immer geknackt. Hier, das ist ein Gelenk, das ist nicht gut aufgesetzt. Das ist nicht richtig aufgesetzt, das Gelenk. Genau. Und die Ärztin hat gesagt, das könnte nicht wegtun, weil das bleibt da so. Das bleibt weil immer die, so. Meine Brücke da runtergesetzt ist. Ja. Und sagt, das bleibt so, bis zum Ende des Lebens. Ja. Dann habe ich das einmal bekommen. Meine Frau gesagt, guck mal, ich habe nichts. Das ist heute Morgen passiert. Ich habe richtig geprüft heute nach der zweiten Pause. Ja. Ist nichts gehört. Nee, Halleluja. Danke, Jesus. Amen, danke, Jesus. Das ist ein kreatives Wunder, ein Kieferknochen. Halleluja, preis den Herrn. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Amen. Und wir glauben auch noch für die komplette Zahnerneuerung. Amen. Amen. Ein paar Goldzähne oder so. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich habe eine Wärme gespürt. Ja. Aber ich habe immer noch Schmerzen. Okay, was war das Problem bei dir? Das rechte Knie ist total Arthrose. Okay. Gar kein Knorpel mehr. Und okay, Knochen auf Knochen. Und du hast gespürt, wie Wärme durch dein Knie gegangen ist? Okay, weißt du, Herr, dann ist der Herr da am Wirken in diesem Knie. Ja. Amen. Amen. Bleib mal drauf. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Dass diese Arthrose, dieses Knie verlässt im Namen Jesus. Neue Knorpelsubstanz bildet sich jetzt in Jesu Namen. Danke, Vater. Was spürst du jetzt? Nichts. Nichts. Das ist sehr positiv. Ja. Amen. Halleluja. Wow, ich glaube, Gott hat dir gerade einen neuen Knorpel eingesetzt. Kann das sein? Ja. Mach mal so. Wow. Halleluja. Danke, Jesus. Wow. Wie lange hattest du denn das? Wie lange hattest du denn das? Schon lange. Schon sehr lange, ja, weil Knorpel sich aufgelöst hat. Sollte operiert werden. Preis den Herrn. Das brauchen wir es nicht mehr. Nein, Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Herzlichen Glückwunsch. Halleluja. Schon wieder Geld gespart. Preis den Herrn. Was ist bei dir passiert? Ich hoffe, ich kann Deutsch reden. Okay. Ja, alles klar. Meine Augen, ja. Diese Seite sehr schlecht. Ja. Bisschen besser geworden. Ist jetzt besser geworden? Aber ja. Das ist perfekt geworden. Das ist perfekt geworden. Ja, da war ein bisschen schwach. Stimmt, ich hatte glaube ich, gestern Abend persönlich für dich gebetet. Die eine Frau auch hatte gebetet. Okay, und das Auge war schwachsichtig? Ja. Und jetzt ist es perfekt? Perfekt. Ja. Wow, habt ihr es gehört? Halleluja. Ich fühle mich das auch ein bisschen und besser. Und das ist auch besser geworden? Bisschen. Okay, besser, und dann glauben wir, dass das auch noch nachzieht und genauso gut wird wie das andere. In Jesu Namen. Jesus. Amen. Halleluja. Bisschen betrunken. Halleluja. Danke, Jesus. Möchte noch jemand ein Zeugnis geben? Preis den Herrn. Wolltest du? Nein, sie wollte kein Zeugnis geben. Okay, preis den Herrn. Okay, geben wir Jesus nochmal die Ehre für alles, was er getan hat. Halleluja. Danke, Jesus. Auch für all die Dinge, die wir jetzt nicht sofort testen konnten. Weil viele Dinge kannst du erst später testen. Manche Dinge, weil es ist auch nicht immer so, dass jedes Wunder sich sofort manifestiert, sondern manchmal ist es so, die Herrlichkeitssubstanz geht rein und dann arbeitet sie. Ja? Und dann plötzlich nach 3 Tagen stellst du fest, oh, es hat sich manifestiert. Wir hatten Leute, die waren hier bei Konferenzen und waren schwerhörig und dann dachten sie, oh, ich weiß auch nicht, ob was passiert ist, sind weggegangen und dann plötzlich 2 Tage später, abends beim Fernsehen mit dem Ehepartner, sagen sie plötzlich, hey, mach doch den Fernseher nicht so laut. Und dann sagt sie, ja, du brauchst es doch immer so laut, weil du hörst doch schlecht. Dann sagt sie, wieso? Und dann stellt sie fest, dass sie wieder normal hört, weil der Fernseher zu laut geworden ist. Halleluja. Amen. Also manche Dinge manifestieren sich erst mit der Zeit. Deswegen einfach schreib uns eine E-Mail, was passiert ist. wunder@glorylife.net. Schreib uns, was passiert ist. So viele Dinge, ich bin immer wieder überrascht. Die stärksten, manche Wunder, die sind wirklich gewaltig stark, aber du hörst erst 1 Jahr später, 2 Jahre später davon, weil die Leute irgendwie denken, naja, jetzt ist ja passiert, Gott weiß es ja. Aber ich empfehle dir wirklich, schreib uns eine E-Mail, weil du kannst damit andere Menschen total segnen. Amen. Halleluja. Ich habe jetzt gerade wieder, ich habe einen Wunderbericht bekommen, das war jetzt bei unserem letzten Wundergottesdienst, vor 4 Wochen oder so war das, von einem Mann, der war in diesem Gottesdienst gewesen, wir haben im Counter-Wochenende und der hatte Metall einoperiert gehabt im Wirbel, in der Halswirbelsäule von C4 bis C7 und Metall einoperiert in der Lendenwirbelsäule von L3 bis L5. Und im Gottesdienst, der war versteift natürlich, also war hier versteift und war da versteift, konnte er seinen Kopf nicht bewegen groß, konnte seine Lendenwirbelsäule nicht bewegen groß. Im Gottesdienst hier vor 4 Wochen, er schreibt hier das Zeugnis, gerade bei so einer Aktivierung wie jetzt, wurde ihm die Hand auf die versteifte Halswirbelsäule gelegt. Seit 2014 war die versteift. Ja. Während Pastor Georg für Heilung betete, ich habe von vorne gebetet, jemand anders hat ihm die Hand aufgelegt, spürte ich eine Wärme in den Halswirbelbereich einfließen. Ich hatte das Gefühl, jemand legt mir eine Wärmflasche in den Nacken. Ich spürte wie Bewegung in der Wirbelsäule. Nach dem Heilungsaufruf konnte ich plötzlich meinen Kopf wie vor der Versteifung, also wie vor 2014, unbeschwert in alle Richtungen bewegen. Halleluja. Ein zweites Wunder erlebte ich dann abends zu Hause. Ich hatte mich gemütlich auf dem Sofa eingerichtet. Also pass auf, was passiert, wenn du dich morgen Abend gemütlich auf dem Sofa einrichtest. Schaute eine Sendung im Bibel-TV und plötzlich spürte ich ein Kribbeln und Knacken in meiner Lendenwirbelsäule. Das war der andere Teil. Diese ist ebenfalls seit 2014 zwischen L3 und L5 versteift. Ich konnte mich seitdem nicht mehr bücken. Nachdem das Kribbeln und Knacken aufgehört hatte, stand ich auf, konnte mich bücken und wie ein Frosch hüpfen. Halleluja! keine Bewegungseinschränkungen mehr. Und dann schreibt er noch, nach den Versteifungen im Jahr 2014 bekam ich wegen der Restschmerzen im Jahr 2015 in der Uniklinik Tübingen einen Rückenmarkstimulator implantiert. Dieser bewirkte, dass ich keine Schmerzmittel mehr einnehmen musste, weil er praktisch permanent gegen den Schmerz gewirkt hat. Nachdem ich nun diese Wunde erlebt hatte, schaltete ich diesen Stimulator sofort aus und ich habe seitdem auch keine Restschmerzen mehr. Halleluja. Ist doch gewaltig. Amen. Also, hatte ich das aufgebaut, was ich dir gerade vorgelesen habe? Okay, dann was auch immer du erlebt hast, schreib uns dein Zeugnis. Amen, weil genauso wird dein Zeugnis andere aufbauen, die dadurch gesegnet werden. Und du selber bist auch gesegnet. Halleluja. Wenn du Arztberichte hast, vorher, nachher, schick uns die Arztberichte. Ja. Ich weiß, manche, die erleben ihr Wunder und sagen, ja, jetzt muss ich ja nicht mehr zum Arzt gehen. Ja, es wäre toll, wenn du trotzdem noch mal gehen würdest. Auch wenn der Arzt es vielleicht nicht glaubt und wenn er sagt, sie spinnen oder was auch immer. Aber dann hast du schwarz auf weiß. Ja. Hast du vorher, hast du nachher. Das ist wunderbar. Preis den Herrn. Okay. Ihr Lieben, ich hatte schon gesagt, ich hatte heute Morgen schon gesagt, dass ich heute Abend noch spezifisch beten möchte für kreative Wunder auch im Bereich der Finanzen. Ja, weil wir haben schon so viel kreative Wunder im Bereich der Finanzen auch erlebt. Zum Beispiel, ich habe gerade ein Beispiel erzählt, übernatürliche Überweisung. Dann 9 Monate lang vom Bankkonto abgehoben, Bankkonto immer auf dem gleichen Stand geblieben. Das ist ein kreatives Wunder in Bezug auf Finanzen. Das haben wir nicht nur einmal erlebt, sondern mindestens 2-mal kam dieses Zeugnis, wo jemand das erlebt hat. Gott kann Dinge multiplizieren. Gott kann dich mit, wir hatten mal eine Frau, die ist mit einer Tankfüllung durch ein Wunder, mit einer Tankfüllung ein knappes Jahr lang gefahren. Und die ist keine kurzen Strecken gefahren. Ja. Die blieb einfach immer voll, der Tank. Das ist ein kreatives Wunder im Bereich der Finanzen. Ja. Schuldenstreichung, übernatürliche Schuldenstreichungen. Ja, ich glaube, das Maximum, was ich mal hatte, war, dass bei jemand, ich glaube, es waren 35.000 Euro, die einfach gestrichen wurden, nachdem er das freigesetzt hat. Weißt du, Gott kann das. Du weißt nicht, wie es geht, aber er hat seine Möglichkeiten. Amen. Wie von euch brauchen sowas? Schuldenstreichung. Wer braucht Schuldenstreichung? Okay. Wer braucht ein anderes kreatives Wunder im Bereich Finanzen? Ja, weißt du, Gott kann es unterschiedlich machen. Gott kann Dinge vermehren. Ja. Wir haben so viele Vermehrungswunder erlebt. Ja. Stefanie hat heute Nachmittag vom Manna erzählt und so weiter. Das hatten wir auch mal. Und das Interessante war, als wir das Manna hatten, das war auf meiner Bibel nach dem Gottesdienst, da war jemand da, der auch in dieser Salbung gegangen ist. Und dann nach dem Gottesdienst war so ein Haufen Manna auf meiner Bibel. Und die waren genauso wie das Manna bei Stefanie damals, auch so leichte Cracker und so weiter. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, genau wie damals auch mit Joshua, haben wir gesagt, jetzt feiern wir Abendmahl da damit. Ja? Wir hatten kein Wasser, das in Wein sich verwandelt hatte, sondern wir brauchten noch normalen Saft und normalen Wein. Aber wir haben diese Manna-Stückchen genommen und damals haben wir dann gesagt, okay, das sind so, weiß ich, wie viele Stückchen das waren, 30 vielleicht oder so. Also das reicht, damals war das so, da reicht es vielleicht gerade für unsere Leiter. Ja, heute wird es nicht mehr für unsere Leiter reichen, aber damals hat es gereicht. Und dann haben wir gedacht, okay, gut, nicht die ganze Gemeinde, wir hatten Gemeindemittagessen, sondern nur für die Leiter gibt es jeweils ein Stück. Ja? Und dann haben wir gesagt, gut, wir geben es durch bei den Leitern. Jeder hat ein Stückchen genommen, der nächste ein Stückchen und dann ging es weiter durch und weiter durch. Es saß ja die ganze Gemeinde, saß ums Ding rum und am Ende hatte jeder von der Gemeinde ein Stück genommen und es war noch genau ein Stück übrig. Preist den Herrn. Das heißt, Gott hat nicht nur das Manna übernatürlich manifestiert, sondern er hat es auch noch multipliziert. Amen. Halleluja. Weißt du, Gott kann dir übernatürliche Geschenke geben. Einmal hatten wir eine Frau, die hat im Glauben, hat sie bei der Sammlung, hat sie sich von Gott einen Betrag zeigen lassen, hat gesagt, okay, ich gebe 100 Euro in die Sammlung rein, hat 100 Euro in die Sammlung reingetan. 3 Tage später bekommt sie ein Auto geschenkt im Wert von 10.000 Euro. Weißt du, das nenne ich 30, 60, 100-fältig. Amen. Wie von euch sind bereit, heute Abend Gott zu glauben, auch für kreative Wunder im Bereich der Finanzen? Halleluja. Ich glaube, dass von diesem Wochenende ausgehend einige kreative Wunder passieren werden. Vielleicht auch Gegenstände, die du verloren hast. Gott kann sie wieder zurückbringen. Vielleicht hast du einen wertvollen Ring verloren. Vielleicht wurde er gestohlen. Vielleicht hast du ihn verlegt. Was auch immer. Ja, wir haben so viele Zeugnisse. Leute haben, was weiß ich, 20 Mal in die Tasche geguckt nach dem Ring oder nach der Brosche oder was es war oder nach dem Handy oder sonst was. Es war nicht da, es war nicht da, es war nicht da. Aber dann haben sie reingesprochen, haben gebetet und 2 Tage später oder wann auch immer, plötzlich war es da. Amen. Gott kann alles. wer von euch braucht alles ein kreatives Wunder in Finanzen? Er würde sagen, ich brauche, kann ein kreatives Wunder in Finanzen gebrauchen. Okay, das sind einige. Halleluja. Halleluja. Pass auf, wir wollen heute Abend es so machen. Wir wollen wirklich ein Saatkorn gerade jetzt säen. Ein kreatives Saatkorn in einen kreativen Wunderboden. Okay? Heute Abend, du hast es gesehen, was Gott alles tut. Das heißt, du darfst heute Abend in diesen Boden säen. Es ist immer wichtig, du säst immer in diesen Boden. Gott hat mir mal gesagt, wann immer die Herrlichkeit Gottes sich in einem Gottesdienst freisetzt, dann gibt den Menschen eine Möglichkeit hineinzusäen. Weil es ist ein bestimmter Boden gegeben. Und wenn du in diesen Boden säst, dann erntest du gemäß diesem Boden. Und heute Abend haben wir diesen Boden kreativer Wunder. Nicht nur in Bezug auf Finanzen, sondern auch in Bezug auf körperliche Dinge haben wir es gesehen oder andere Wunder. Aber ich möchte, wenn wir die Sammlung eingenommen haben, zum Schluss möchte ich wirklich beten für kreative Wunder im Bereich für Finanzen für jeden Einzelnen von uns, der das braucht. Vielleicht brauchst du es momentan noch nicht, aber in 2 Wochen brauchst du es. Dann empfängst du es jetzt schon mal prophetisch. Amen. Ja, weil dann kannst du dafür glauben, dann kannst du reinsprechen und kannst sagen, ja, das kann Gott doch machen. Halleluja. Lässt du dich nicht rausbringen, sondern gehst einfach weiter, weil Gott kann alles. Amen. Also, ich möchte dich einfach jetzt ermutigen, frag den Heiligen Geist, welches kreative Saatkorn darf ich säen in diesen kreativen Wunderboden heute Abend? Verbinde dein Saatkorn wirklich bewusst. Weißt du, ich habe es heute Morgen schon gesagt, wir wollen nicht, dass Leute die Konferenz bezahlen, deswegen machen wir keine Konferenzgebühren. Wir wollen nicht, dass du irgendwas bezahlst, sondern wir wollen, dass du investierst. Weil wenn du investierst, dann hast du selber den Segen davon. Wenn du bezahlst, dann hast du das getan, was schuldig und was billig ist. Aber wenn du investierst, dann hast du selber eine Ernte davon. Und wenn du heute Abend investierst in einen kreativen Wunderboden, dann wirst du von diesem kreativen Wunderboden heute Abend entsprechend empfangen. Amen. Also, frag den Heiligen Geist, was ist mein kreatives Wundersaatkorn heute Abend? Und wenn da ein spezielles Wunder auch noch bei dir sozusagen in deinem Geist ist, mit dem du es verbinden sollst, dann verbinde es auch damit. Nicht, dass du dir dieses Wunder erkaufen kannst, aber es ist ein Glaubensakt. Du verbindest dich im Glauben mit dieser Wunderwirksamkeit, indem du das tust, was dir der Heilige Geist jetzt zeigt. Wenn er dir zeigt, nichts zu geben, sei frei, nichts zu geben. Aber wenn er dir einen Betrag zeigt, dann sei gehorsam. Ja? Tu das, was er dir zeigt, auch wenn es vielleicht für dich total ungewöhnlich außerhalb der Reihe ist, wenn du vielleicht sagst, ja, ich weiß auch nicht, wie soll das gehen. Ich sage nicht, dass du irgendwas geben sollst, was du nicht hast. Ja? Es bringt auch nichts. Wir hatten es auch schon so Fälle, du schreibst auf die Verpflichtungserklärung drauf, ja, ich gebe 10.000 Euro und zwar spätestens dann, wenn ich im Lotto gewonnen habe. Ja, das bringt jetzt nichts, sondern in die Verpflichtungserklärung schreibst du das hinein, was du wirklich die nächsten Tage überweist. Ja? Nicht deinen Hoffnungsbetrag, sondern das, was du wirklich geben willst. Okay? Das, was er dir gezeigt hat. Hier vor Ort hast du die Möglichkeit, dieses Saatkorn zu säen mit deiner Verpflichtungserklärung unter dem Stuhl. Eine Hälfte in den Eimer rein, andere Hälfte mit nach Hause mit der Kontonummer. Du kannst genauso auch in bar geben, wenn wir jetzt gleich diese Eimer durchgeben. Oder aber du kannst hier, wenn du über Livestream zuschaust, mit diesen Möglichkeiten, die dir angezeigt werden, jetzt geben. Ja, per IBAN, per PayPal oder per Kreditkarte. Tu das, was er dir zeigt. Und dann machen wir Folgendes. Wir geben jetzt die Eimer durch und wenn die Eimer nach vorne kommen, dann möchte ich wirklich einfach diese kreative Wunderkraft für Finanzen freisetzen, auch für jeden, der spezifischen Wunder braucht noch in dem Bereich. Amen. Also, los geht's. Gebt's durch. Okay, preist den Herrn. Jetzt kommt die Freisetzung der kreativen Wunder für Heilung. Für Finanzen, sorry. Heilung hatten wir schon. Okay. Amen. Wenn du ein Wunder im Bereich der Heilung brauchst, streck einfach mal deine Hand aus. Okay. I'm in the glory. The glory. The glory. Okay. Ein Wunder im Bereich der Finanzen. Okay, streck dich aus. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für deine kreative, wunderwirkende Kraft auch im Bereich der Finanzen. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der gesät hat heute Abend, Herr. Und immer wenn etwas von unserer Seite aufsteigt, dann kommt etwas von deiner Seite auch herunter, Herr. Und in dem Namen Jesus, Herr, wir sind in diesem Raum der kreativen Wundern heute Abend. Versetze ich das frei, Vater, dass deine Wunderkraft fließt auch im Bereich der Finanzen deiner Söhne und Töchter. Jemand muss vielleicht etwas finanzieren, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, aber du weißt noch nicht, wo das Geld herkommt. soll. Ich sage jetzt in dem Namen Jesu Christi, ich setze die Quellen des Himmels frei für dich. In Jesu Namen. Jemand ist vielleicht unverschuldet in Schulden reingekommen. In dem Namen Jesu Christi, setz frei, dass jetzt diese Schulden getilgt werden. Übrigens, auch wenn du verschuldet reingekommen bist, kann Gott deine Schulden tilgen. Halleluja. Danke, Jesus Vater. Danke für übernatürliche Schuldenstreichung gerade jetzt. In Jesu Namen, Herr. Danke, Vater. Danke für übernatürliche Überweisungen während dieses Wochenendes oder nach diesem Wochenende. Danke, Herr, für Tanks, die nicht leer werden. Danke, Herr, für Substanzen, die sich immer wieder neu auffüllen, Herr. Danke für Vermehrung von Lebensmitteln, Herr. Danke, Vater, für Konten, die nicht mehr leer werden, Herr, obwohl wir davon abheben, Herr. Danke, Jesus. Ja, wer will das nicht? Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Vater, für deine kreativen Wunder, Herr, auch im Bereich der Materialisierung und der Rematerialisierung von Gegenständen. Gegenstände, die verloren worden sind, die gestohlen worden sind, die verlegt worden sind, die vergessen worden sind. Engel, werdet aktiv in dem Namen Jesus und bringt diese Gegenstände an einen Ort, wo sie gut gefunden werden können. In Jesu Namen. Wow, nimm das, zieh dir das. Halleluja, zieh dir das in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Auch übernatürliche Reparaturwunder, das ist auch ein Finanzwunder, wenn du keine neue Waschmaschine kaufen musst. Amen. Obwohl dir ja hier die Anbieter unterwegs sind, wie wir heute gehört haben in den Ansagen. Aber nein, wer ist denn er? Wer von euch braucht eine Reparatur, eine übernatürliche Reparatur? Du hast vielleicht schon dafür gebetet. Wir sagen jetzt in dem Namen Jesu Christi, wir setzen Reparaturengel frei für diese Gegenstände, Computer, Drucker, Waschmaschinen, Autos, in Jesu Christi Namen. Ja, weißt du, wir haben schon erlebt, dass die Engel Gottes sogar Dellen aus Autos wieder rausgemacht haben, die drin waren. Amen. Halleluja. Du willst natürlich keine Delle, aber wenn du eine hast, dann in Jesu Namen. Wir setzen es frei, Vater. Danke, Herr, für deine kreativen Wunder, Herr, im Bereich der Versorgung, Herr. In Jesu Namen, Herr, deine Söhne sollen in allem, alle Zeit, alle Genüge haben und überreich sein zu jedem guten Werk. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Amen.